Warum uns Israel erregt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen unseres Vereins Literatur und Theorie zu unserem nunmehr fünften Diskussionsabend begrüßen. Bisher haben wir darüber diskutiert, warum wir über den Islam nicht reden können, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht, warum das Geld gilt und was in Kärnten los ist. Bis auf die Kärntner Veranstaltung los war. Genau, weil es war Vorabend vor der Wahl. Jetzt ist natürlich alles ganz anders. Bis auf die Kärntner Veranstaltung haben wir alle anderen Veranstaltungen hier in diesem schönen Rahmen abhalten dürfen und dafür möchte ich mich wieder sehr herzlich bedanken bei der Hauptbücherei und den Verantwortlichen. Sie werden heute drei mehr oder weniger kurze Vorträge hören. Dann werden wir nach einer kurzen Binnendiskussion am Podium mit Ihnen diskutieren. Also die Publikumsdiskussion wird nach dem dritten Vortrag stattfinden, nicht nach jedem Vortrag. Ich möchte Sie, bevor wir anfangen, noch auf den Büchertisch hinweisen. Der Hinweis wird sich wiederholen am Ende der Veranstaltung. Jetzt aber zu unserem ersten Vortragenden, Stefan Griegert. Stefan Griegert ist 1971 geboren in Berlin, hat an der Freien Universität Berlin in Politikwissenschaft promoviert und ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Er ist Herausgeber von Postnazismus Revisited, das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert, Mitherausgeber von Iran im Weltsystem, Bündnisse des Regimes und Perspektiven der Freiheitsbewegung. Stefan Griegert veröffentlicht oder hat veröffentlicht unter anderem in der Zeit, in der Neuen Zürcher Zeitung, im Standard, in der Presse, in Jungle World und Konkret. Vielen herzlichen Dank, Stefan Griegert, fürs Kommen. Wir sind schon sehr gespannt auf deinen Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte, die Vorstellung und danke auch für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem Thema zu sprechen. Ich würde im Folgenden gern zwei Dinge versuchen. Ich würde quasi als ersten Input gerne recht allgemein etwas zum Antisemitismus, zum Antizionismus und der sogenannten Israelkritik sagen. Und zweitens werde ich dann knapp und schlaglichtartig etwas zur deutschsprachigen Erinnerungskultur und Vergangenheitspolitik ausführen, und zwar, so gut das eben in der hier gebotenen Kürze geht, im Zusammenhang damit, wie heute in Deutschland und Österreich über Israel einerseits gesprochen wird und über das iranische Holocaust-Leugner-Regime andererseits gesprochen wird. Ich hoffe, dass wir dann in der Diskussion näher auf die doch konkreteren Bedrohungen eingehen können, den aus meiner Sicht der israelische Staat heute ausgesetzt ist. Denn ich denke, diese fortgesetzte Delegitimierung Israels und des Zionismus, um die es bei mir dann im Weiteren hauptsächlich gehen wird, ist natürlich nur ein Aspekt, über den man reden muss. Ein anderer, sozusagen sehr viel handfesterer, ist eben das Streben des iranischen Regimes nach Nuklearwaffen, ein Streben, das hierzulande nach Strich und Faden regelmäßig verharmlost wird. Aber zunächst zu meinen ersten zwei Punkten. Der Schriftsteller und Philosoph Jean Amary hat bereits 1969 vor einem, wie er es nannte, ehrbaren Antisemitismus gewarnt. Ein ehrbarer Antisemitismus, der sich gerade im Hass gegenüber Israel artikuliere. Er hat nachdrücklich davor gewarnt, dass der Antisemitismus im Antizionismus enthalten sei, wie er geschrieben hat, wie das Gewitter in der Wolke. Und tatsächlich hat sich ja der Antisemitismus nach 1945 gewandelt. Natürlich gibt es noch jene Alt- und Neonazis, die ganz unumwunden gegen Juden und Jüdinnen hetzen und dementsprechend auch den jüdischen Staat hassen. Und natürlich sind die Zahlen, die auch für die aktuellen Gesellschaften in Deutschland und Österreich ein ums andere Mal belegen, dass es sowas wie einen konstanten Kern von 20-30% mehr oder weniger offenen Antisemiten gibt, schlimm genug. Aber das Problem ist leider doch noch viel größer. Zum einen hat sich nach 1945 ein sogenannter sekundärer Antisemitismus etabliert, der sich also vor allem in der Abwehr der deutsch-österreichischen Schuld artikuliert, in der Relativierung der Verbrechen. Und das ist eine Abwehr, die sich natürlich auch, ich werde darauf zurückkommen, immer wieder in den Äußerungen über Israel Bahn bricht. Und zum anderen ist jener vermeintlich ehrbare Antisemitismus, von dem Amarie also nun schon vor mehr als 40 Jahren gewarnt hat, heute leider aktueller denn je. Amarie meinte damit ein antisemitisches Ressentiment gegenüber Israel, das sich selber natürlich für überhaupt nicht antisemitisch hält, sondern ganz im Gegenteil für zutiefst moralisch. Der Antisemitismus ist nun kein bloßes Vorurteil, über den man mit ein paar Begegnungsprogrammen mit israelischen Jugendlichen aufklären könnte oder die man so aus der Welt schaffen könnte. Im Judenhass artikuliert sich vielmehr eine ganz spezifische Weltsicht, eine Weltsicht, die nicht unbedingt konkrete Juden als Objekte des Hasses benötigt. Allein schon, weil das so ist, und ich denke, das sollte man bei solchen Veranstaltungen eigentlich immer vorausschicken, allein schon, weil das so ist, beschäftigt sich eine Kritik des Antisemitismus auch überhaupt nicht mit Juden, mit dem Judentum oder mit dem jüdischen Staat, sondern so eine Kritik beschäftigt sich mit dem Bewusstsein und den psychischen Bedürfnissen der Antisemiten beziehungsweise mit der Gesellschaft, aus der dieser Antisemitismus entwächst. In einer wahnhaften Projektion bekämpfen die Antisemiten in dem, was sie als jüdisches Prinzip begreifen, individuelle Ambivalenzen, gesellschaftliche Widersprüche und Krisenerscheinungen. Der Antisemitismus richtet sich gleichermaßen gegen Zivilisation und Individualität, gegen Dinge wie Abstraktheit, Intellektualität oder Künstlichkeit. Er hasst Geld und Geist, er verabscheut Liberalität und Selbstreflexion. Ihm gilt nicht nur alles Jüdische als böse, sondern auch alles Böse als jüdisch. Und das wird besonders deutlich beim Antizionismus. Ein Antizionismus, den man, denke ich, spätestens seit 1945 als eine Art geopolitischer Reproduktion dieses klassischen Antisemitismus begreifen kann. Der Antisemitismus als quasi ökonomische Seite des Judenhasses konstruiert sich das Bild zum Beispiel des geldgierigen Shylock-Juden. Und in diesem Bild spaltet dieser traditionelle oder auch durchaus der modernere Antisemitismus jene notwendigerweise zum Kapitalverhältnis gehörenden, aber eben als bedrohlich, als unmoralisch, als illegitim oder auch als volksfremd, zersetzend, blutleer, letztlich also zerstörend empfundenen Elemente. Diese Elemente des ökonomischen Prozesses werden abgespalten. In neueren Diskussionen ist nun vollkommen zu Recht darauf verwiesen worden, wie dieses schon für den vormodernen Antisemitismus charakteristische Bild, also das Bild des raffgierigen Geldjuden, wie das in der antizionistischen Propaganda ergänzt wird beispielsweise durch das Bild des Rambo-Juden, dessen exemplarische Verkörperung dann natürlich der israelische Soldat sein soll. Diese womöglich zunächst etwas abstrakt oder theoretisch anmutenden Erörterungen, die schlagen sich dann sehr konkret in Umfrageergebnissen nieder. Und ein paar davon will ich herbeizitieren. 2003 beispielsweise hielten 65% der Deutschen laut einer EU-Umfrage Israel für, wie es in dieser Umfrage hieß, für die größte Gefahr für den Weltfrieden. 65%. In Österreich waren es 69%. 2004 erklärten über die Hälfte der Bundesbürger, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Da gibt es eine etwas aktuellere Zahl aus Österreich von 2011, da waren es immerhin auch 42% der Österreicher, die meinten, die Israelis würden sich gegenüber den Palästinensern, wie es in der Umfrage hieß, genauso unmenschlich wie damals die Nazis gegenüber den Juden verhalten. 2004 meinten knapp 70% der Deutschen, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. 2007 positionierten sich laut einer BBC-Umfrage 77% der Deutschen eindeutig negativ gegenüber Israel. Und ich denke, das muss einen insofern nicht weiter wundern, und das wäre vielleicht eine der ersten möglichen Antworten auf die im Titel ja aufgeworfene Frage, das muss einen insofern nicht weiter wundern, als Israel bis heute jeden Deutschen und jeden Österreicher und jede Österreicherin allein durch seine Existenz beständig an den Nationalsozialismus erinnert. Israel erinnert beständig und tagtäglich allein durch seine Existenz an Dachau und Mauthausen, an Auschwitz und Majdanek, an Treblinka und Sobibor. Wenn also in den postnazistischen Gesellschaften, in den nachnationalsozialistischen Gesellschaften über Israel gesprochen wird, dann wird immer auch über die nationalsozialistische Vergangenheit geredet. Anders gesagt, wenn Deutsche und Österreicher über die Politik in Jerusalem oder Tel Aviv reden, reden sie immer auch über ihre Väter und Mütter, ihre Großväter und Großmütter. Noch deutlicher als vor beispielsweise 15 Jahren zeigt sich heute, dass in Deutschland und Österreich das Nachwirken des Nationalsozialismus gar nicht so sehr in erster Linie in der Gefahr irgendwelcher faschistischen Massenaufmärsche sich artikuliert oder auch in so einem klassischen Geschichtsrevisionismus, wobei man da für Österreich immer gewisse Einschränkungen machen müsste, sondern beispielsweise in einem Appeasement, also einer Befriedigungspolitik oder mitunter auch durchaus einer Kooperationspolitik gegenüber den islamischen Dschihadisten und in der Delegitimierung des Zionismus. Es ist dies eine Delegitimierung, die einstweilen im politischen Mainstream noch als Kritik an der konsequenten Selbstverteidigung Israels daherkommt, während der Frontalangriff auf den jüdischen Staat in der Regel Islamisten, Nazis oder derzeit in Europa leider am publikumswirksamsten vermeintlich radikalen Linken überlassen bleibt. Es sollen und können hier nun nicht alle Punkte aufgezählt werden, an denen sich solch eine ganz klar antisemitische Kritik an Israel festmacht. Ich denke, das ist mittlerweile sehr detailliert dokumentiert und es lohnt natürlich einen Blick in die einschlägige Literatur, die beispielsweise zeigt, um da nur einen Punkt rauszugreifen, dass der jüdische Staat gerade in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder zum Beispiel als ein künstliches Gebilde attackiert wurde. Wobei sich dann natürlich, also wenn man sowas liest, sich ja wirklich immer die Frage aufdrängt, ein künstliches Gebilde, was heißt das, sind dann alle anderen Staaten offensichtlich also natürliche Gebilde und was ist also ein natürlicher Staat, sind diese Staaten dann irgendwie an Bäumen gewachsen und was das eigentlich bedeuten würde. Allerdings ist dieser ja ebenso absurde wie eben antisemitische Vorwurf, ein künstlicher Staat zu sein, gar nicht mehr der letzte Schrei des sich selbst als linksverstehenden Angriffs auf Israel. Um sich den, also den aktuellen Stand zu vergegenwärtigen, lohnt ein Blick in ein Buch, das letztes Jahr auf Deutsch erschienen ist, schon im Jahr davor auf Englisch, nämlich das Buch der Starphilosophin Judith Butler, Am Scheideweg, Judentum und die Kritik des Zionismus. Ich will deswegen da etwas genauer darauf eingehen, weil ich denke, dass viele der Argumentationsmuster, die in diesem Buch vorkommen, sehr exemplarisch sind und durchaus auch also von der Denkstruktur von Leuten geteilt werden, die die, wie ich kurz zeigen werde, dezidiert antizionistischen Schlussfolgerungen von Judith Butler wahrscheinlich gar nicht mal teilen würden. Im Zuge der Diskussionen über ihre israelfeindlichen Aussagen, nämlich anlässlich der ja reichlich absurden Verleihung des Adorno-Preises an Butler 2012, im Zuge dieser Diskussion hat das Preiskomitee und haben die diversen Fans der Gender Queen Butler versucht, mit der Behauptung in Schutz zu nehmen, sie würde sich lediglich gegen den fortgesetzten Siedlungsbau in der Westbank aussprechen und gewisse Regierungspraktiken in Israel kritisieren. Das war zwar auch damals schon hanebüchender Unsinn, aber mit der Veröffentlichung von Butlers Zionismusbuch dürfte diese Verteidigungsstrategie in der Zukunft doch deutlich schwieriger sein. Butler verkündet zunächst die ja eigentlich sehr banale Tatsache, dass es schon immer auch jüdische Kritiker des Zionismus gegeben habe, als eine bahnbrechende Neuigkeit, deren Thematisierung einem ausgesprochen mutigen Tabubruch gleichkomme. Die jüdischen Kritiker des Zionismus, auf die sie sich durchgängig bezieht, die dienen ihr als eine Art Rückversicherung und ihrem Hass auf einen, wie es bei ihr heißt, ausbeuterischen Siedlerkolonialismus der jüdischen Israelis, der bei ihr natürlich jenseits aller realen Ereignisse im Nahen Osten existiert, freien Lauf zu lassen. Und diese Bezugnahme dient natürlich auch, um ihrem Antizionismus höhere philosophische Weihen zu verleihen. Durch die Bezugnahme auf die Kritik beispielsweise des Shoah-Überlebenden Primo Levi am Libanonkrieg von 1982, ein Krieg, an dem es jede Menge zu kritisieren gibt, dadurch versucht Butler, ihrer grundsätzlichen Ablehnung des zionistischen Projekts selbst so eine Art Koscherstempel aufzudrücken. So gerüstet kann sie sich dann vollends ihrer politischen Programmatik widmen und die läuft ganz so wie bei ihrem Stichwortgeber, dem US-amerikanischen palästinensischen Literaturtheoretiker Edward Said, die läuft auf nichts anderes hinaus als die Abschaffung Israels. Butler will die endgültige Aufgabe des, wie sie es nennt, politischen Zionismus und sie streitet für eine klare Absage an jede Form, wie es in ihrem Buch heißt, eine Absage an jede Form jüdischer Souveränität. Butler fordert die Rücknahme des israelischen Rückkehrgesetzes, also das Rückkehrgesetz, das allen Juden auf der Welt garantiert, dass sie jederzeit nach Israel einreisen können, was in gewisser Weise den Kern des Zionismus ausmacht oder einen wesentlichen Kern des Zionismus ausmacht. Dagegen richtet sie sich und gleichzeitig fordert sie die Verwirklichung des Rückkehrrechts der Palästinenser, eine Verwirklichung, die das Ende Israels als jüdischem Staat besiegeln würde. Und genau das will Judith Butler, das fordert sie explizit, angesichts von ihrer Einschätzung, der so bewerkstelligte und von ihr, wie gesagt, explizit gewünschte, und ich zitiere Judith Butler, Verlust der demografischen Überlegenheit der jüdischen Bevölkerung in Israel würde mit Sicherheit die Aussichten für die Demokratie in dieser Region verbessern. Angesichts solch einer Einschätzung, denke ich, ist es wirklich nur eine minimale Übertreibung, geradezu von einem Erlösungsantizionismus zu sprechen. Also ein Erlösungsantizionismus, der wirklich glaubt, mit der Beseitigung Israels würden quasi alle Probleme zumindest dieser Region gelöst werden. Ihre Desavouierung der Legitimität Israels versucht sie durch ihre bereits seit Jahren proklamierte und von vielen ihrer deutschsprachigen Fans in der Regel verharmlosten oder relativierten Unterstützung des BDS-Movements, also des Boycott, Divestment and Sanctions Movement, voranzubringen. Butler betont, dass es ihr keineswegs nur um den Boykott von Waren aus Siedlungen in der Westbank geht, sondern um einen umfassenden Boykott des Staates der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen. Und das heißt, ihr Programm ist vollkommen eindeutig. Es geht ihr, ganz so wie Ali Khamenei, sunnitischen Islamisten oder der PFLP, wenn auch mit einer anderen Vision von einem zukünftigen Zusammenleben, es geht ihr um die, wie sie es nennt, Befreiung ganz Palästinas. Weswegen sie sich dann auch ganz explizit gegen linke Spielarten des Zionismus ausspricht. Butler abstrahiert, und jetzt wird es vielleicht deutlicher, warum ich meine, das ist in gewisser Weise exemplarisch, Butler abstrahiert nicht nur vom aktuellen Antisemitismus, sondern auch von der gesamten Vorgeschichte der israelischen Staatsgründung. Die Vertreibungen von Palästinensern 1948 sind bei ihr kein Resultat eines bereits jahrzehntelang währenden Konflikts, eines Konflikts, der durch den arabischen Antisemitismus maßgeblich befeuert wurde. Und sie sind bei ihr auch keine Konsequenz aus dem von arabisch-palästinensischer Seite vom Zaun gebrochenen Krieg, sondern diese Vertreibungen seien angeblich im Wesen des Zionismus begründet. Die Vertreibungen von Hunderttausenden Juden hingegen aus den arabischen Ländern finden bei ihr, man könnte schon fast sagen, natürlich, finden erst gar keine Erwähnung. Von der Geschichte des arabischen Antisemitismus und von den aktuellen Bedrohungen Israels, zum Beispiel durch das iranische Regime, ist auf 280 Seiten ebenso mit keinem Wort die Rede, wie vom Judenhass der Hamas oder der Hisbollah, zwei Organisationen, die Butler in einer Rede vor ein paar Jahren im Übrigen als fortschrittlich und Teil der globalen Linken bezeichnet hat. Die Frau gilt übrigens als Vordenkerin des Feminismus. Über 100 Jahre Nahostkonflikt stülpt sie ihre zur Schau getragene und vollkommen faktenresistente universalistische Gesinnungsethik. Ihr zentrales Argument, und ich denke auch darin ist sie wieder durchaus exemplarisch, ihr zentrales Argument ist die Mobilisierung eines abstrakten und völlig geschichtslosen Universalismus gegen den Partikularismus des Zionismus. Zur Unterfütterung ihrer, wie ich das nennen würde, universalistischen Pseudomoral, die übrigens auch jederzeit problemlos in krudesten Kulturrelativismus umkippen kann, Judith Butler, wie gesagt, eine Vordenkerin des Feminismus, verteidigt die Burka. Zur Unterfütterung dieser Pseudomoral wedet sie beispielsweise mit Walter Benjamins Messianismus und Emmanuel Levinas Ethik herum. Sie verkennt nicht nur das in den unterschiedlichen Ausprägungen des Judentums stets präsente Spannungsverhältnis von Universalismus und Partikularismus, sondern sie ignoriert auch völlig die seit Jahrzehnten in den diversen zionistischen Strömungen existierenden Diskussionen über Separatismus und Kosmopolitismus, über universalen Anspruch und notwendigerweise partikulare Praxis. Butler und ihre Fans wollen einfach nichts davon wissen, dass der Partikularismus des Zionismus ein aufgezwungener ist, also kein frei gewählter. Und wer sich an den stößt, der sollte halt gefälligst etwas gegen seine Ursachen unternehmen, also den Antisemitismus. Aber nochmal zurück zum politischen Mainstream und weg von Judith Butler. Ein Blick in die europäische Tagespresse, ganz egal ob linker oder rechter Provenienz, genügt heute, um Beispiele zum Beispiel dafür zu finden, dass Israel regelmäßig, das ist immer das Stichwort, Unverhältnismäßigkeit bei der Reaktion auf Angriffe vorgeworfen wird. Ich denke, darin drückt sich in aller Regel zumindest eine völlige Ignoranz gegenüber den Existenzbedingungen aus, unter denen Israel seit seiner Staatsgründung leben muss. Auch hier, anstatt nun einzelne Beispiele diesbezüglich aufzuzählen, will ich das doch recht grundsätzlich formulieren, denn eigentlich könnte ja hinsichtlich Israels alles ziemlich einfach sein. Der Antisemitismus, der übrigens auch schon bei den Nazis antizionistisch war, weswegen es auch nicht weiter überraschen muss, dass sich Führer der palästinensischen Nationalbewegung, wie beispielsweise der wüst antisemitische Mufti von Jerusalem, also Amin el-Husseini, ganz offen mit den Nationalsozialisten verbündet haben. Der Antisemitismus hat zur Shoah geführt, also zum Holocaust. Deutsche, Österreicher und ihre sogenannten Hilfsvölker haben die Vernichtung organisiert und durchgeführt. Alle anderen Staaten waren lange nicht willens oder fähig, den Massenmord zu verhindern. Und die Gründung Israels, die wie jede andere Staatsgründung der Welt natürlich selbstverständlich auf Gewalt beruhte, diese Gründung war in einer Situation, in der auch nach dem Nationalsozialismus ja keinerlei Anstalten gemacht wurden, die Grundlage für den modernen Antisemitismus ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Diese Gründung war eine zwingende und leider viel zu spät gezogene Konsequenz. Nun werden viele von Ihnen natürlich den Einwand kennen oder vielleicht auch teilen, wenn man so etwas formuliert und wenn man daraus, was ich im Weiteren dann gerne auch noch machen kann, eine dezidierte Solidarität mit Israel einfordert und das, um da auch nicht missverstanden zu werden, uns ganz deutlich zu machen, so eine zwingend notwendige Solidarität impliziert selbstverständlich die Solidarität mit der bewaffneten Selbstverteidigung Israels, also der israelischen Armee. Wenn man so etwas so dezidiert formuliert, dann werden Sie sicher den Einwand kennen oder vielleicht teilen Sie diesen Einwand ja auch. Es müsse doch wohl noch möglich sein, Israel-Kritik zu üben. Das habe doch rein gar nichts mit Antisemitismus zu schaffen. Erstens denke ich, dass man bereits sehr skeptisch gegenüber diesem Begriff sein sollte, Israel-Kritik. Denn bekanntlich spricht ja kein Mensch von Spanien-Kritik, Schweden-Kritik oder Japan-Kritik, wenn irgendwelche politischen Entscheidungen kritisiert werden, die halt in Tokio, in Stockholm oder in Madrid getroffen wurden. Zweitens muss man sich fragen, warum heute Menschen ernsthaft behaupten, man dürfe Israel ja gar nicht mehr kritisieren, wo doch die ganze Welt genau das tut, und zwar von links bis rechts, in liberalen Zeitungen ebenso wie in konservativen, in islamischen Publikationen ganz ähnlich wie in christlichen. Und drittens muss man sich sehr genau ansehen, was da eigentlich kritisiert wird, wenn nun ausgerechnet in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus so eine Art Menschenrecht auf Israel-Kritik eingefordert wird. Und wenn man sich das fragt, wird man sehr schnell feststellen, dass Israel immer wieder für ein Verhalten, für ein Agieren, ein Vorgehen kritisiert wird, dass bei jedem anderen Staat der Welt würde er sich in einer vergleichbaren Situation befinden, als völlig nachvollziehbar und legitim gelten würde. Natürlich muss und soll sich niemand blind machen für das konkrete Agieren der israelischen Armee und es wäre geradezu naiv zu glauben, dass jenes den israelischen Sicherheitskräften von den feindlichen Nachbarn aufgezwungene Vorgehen, dass dieses Vorgehen nie zu irgendwelchen Übergriffen oder auch Fehlverhalten führen würde. Warum aber, um wieder nur einen Aspekt herauszugreifen, warum aber werden solche mal tatsächlichen, mal auch nur vermeintlichen Übergriffe gerade von Leuten so scharf kritisiert, die in ihrem ganzen Leben noch nie auch nur ein einziges Wort, beispielsweise zum Massenmord in Darfur oder auch über die Drangsalierung von Palästinensern und insbesondere Palästinenserinnen durch die Hamas verloren haben? Anders formuliert, warum interessieren sich so viele Deutsche und Österreicher eigentlich nur dann für tote Araber, wenn sie dafür glauben, jüdische Israelis verantwortlich machen zu können? Ich denke, dass das Entlastungsbedürfnis hinsichtlich der deutschen Verbrechen hier ziemlich deutlich ist, und damit komme ich auch schon zu dem letzten Punkt, nämlich der Vergangenheitspolitik vor dem Hintergrund der Situation im Nahen Osten. Was die nachnationalsozialistische Normalität heute ausmacht, das lässt sich, es soll ja möglichst kurz und komprimiert sein, lässt sich in einem einzigen Zitat von einem deutschen Historiker, wie ich finde, sehr treffend illustrieren. Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten für jenes Holocaust-Mahnmal in Berlin, von dem der deutsche Kanzler Gerhard Schröder sich allen Ernstes gewünscht hatte, es solle ein Denkmal sein, Zitat Gerhard Schröder, zu dem man gerne hingeht, verkündete der Faschismusforscher Eberhard Jeckel im Mai 2010, Zitat, in anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Der Tagesspiegel freute sich dann ganz passend angesichts des Bürgerfestes am Stehlenfeld, so hieß dieses Event tatsächlich, über die Erfolgsgeschichte Holocaust-Mahnmal. Sie kennen vielleicht den Satz des Schriftstellers Paul Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Um dem Zynismus der Sache gerecht zu werden, könnte man nun heute wohl sagen, dass das passende Motto des seines Selbstverständnis nach ja wiedergutgemachten Deutschlands mittlerweile lauten könnte, Vergangenheitsbewältigung ist ein Meister aus Deutschland. Über alles zu reden, um ja nichts zu begreifen, das ist nämlich heute Vergangenheitspolitik auf der Höhe der Zeit. Und die Quintessenz dieser vergangenheitspolitischen Bewirtschaftung, bei der Österreich natürlich mal wieder ordentlich hinterherhinkt, geht in etwa so: Je mehr öffentliche Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, desto besser kann man den ehemaligen Opfern, insbesondere also den jüdischen Israelis, Vorschriften machen. Wir können in der Diskussion vielleicht darauf zurückkommen, wie sich sowas in so einer Person wie Günter Grass besonders deutlich zeigt, den SS-Mitglied, dem ehemaligen. Und die weitere Quintessenz aus dieser Vergangenheitsbewirtschaftung ist, je mehr Gedenken an die ermordeten Juden, umso hemmungsloser kann man sich den Antisemiten von heute an den Hals schmeißen. Und genau das ist in Österreich und Deutschland in den letzten 30 Jahren passiert. Es waren und sind nämlich gerade Österreich und Deutschland, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass das Antisemitenregime in Teheran an der Macht bleiben konnte. Keine anderen westlichen Länder hatten und haben so enge ökonomische Beziehungen mit den Machthabern in Teheran wie Deutschland und Österreich, und keine anderen westlichen Staaten haben in den letzten 30 Jahren derart dafür gesorgt, dass die Ayatollahs aus der politischen Isolation herausgekommen sind. Und gegen all das, denke ich, ginge es heute darum, heute, also knapp 2 Wochen vor dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, das Gedenken an die ermordeten Juden und Jüdinnen, also die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, eben, dass das nicht jenes pflichtschuldige Ritual bleibt, das es in Österreich und Deutschland viel zu oft geworden ist. Man kann all die Versäumnisse, die in Deutschland und noch viel mehr in Österreich bei der Aufarbeitung der Vergangenheit gemacht wurden, man kann die nicht einfach nachholen, und schon gar nicht kann man hinsichtlich der Opfer der Shoah irgendetwas wiedergutmachen, wie das schreckliche deutsche Wort in diesem Zusammenhang heißt. Was man allerdings schon machen kann, ist, alles dafür zu tun, dass sich etwas Ähnliches unter anderen Vorzeichen nicht noch einmal wiederholt, und zwar im globalen Maßstab sich nicht noch einmal wiederholt. Ein, wenn auch natürlich und zugegebenerweise winzig kleiner Beitrag dazu ist es, jene Ressentiments und jenen Hass entgegenzutreten, die hierzulande dem israelischen Staat entgegengebracht werden, und sich klar und eindeutig zum Beispiel gegen die Unterstützung zu wenden, die eben ein Regime wie das iranische hierzulande erhält. Ich denke, es gibt einen inhaltlichen Grund, warum ich aus diesem Thema Iran so herumreite und das sowohl an den Anfang als auch das Ende von meinem kleinen Input stelle. Ich glaube, es gibt so gut wie kein Problem im Nahen Osten, über das man heute reden müsste, über das man reden kann, ohne den Einfluss des iranischen Regimes zu reden. Und daran hat sich auch kein bisschen etwas dadurch geändert, dass nun statt dem polternden Ahmadinejad ein dauerlächelnder Präsident dieses antisemitische Holocaust-Leugner-Regime repräsentiert. Was das im Einzelnen weiter bedeutet, da komme ich gleich nochmal mit dem Büchertisch, können Sie in den schon erwähnten Sammelbänden über den Iran nachlesen, die es heute nicht nur zu erwerben gibt, sondern die es sogar deutlich vergünstigt zu erwerben gibt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Gregert, für den sehr pointierten Vortrag. Ich sagte vor dem Vortrag, dass ich sehr gespannt bin darauf. Jetzt bin ich nicht weniger gespannt auf die Diskussion, die sich dann nach dem letzten Vortrag anschließen wird. Ich komme jetzt zum zweiten Vortrag. Mein Name ist Sama Mani, ich bin in Graz geboren, meine Eltern stammen aus dem Iran, wir bleiben beim Thema. Ich habe in Wien Medizin studiert und in Zürich Philosophie und lebe als Autor, Psychoanalytiker und bis vor 2 Wochen als Nervenarzt in Wien. Warum uns Israel erregt? Am 15. September 2009, dem Tag der Veröffentlichung des sogenannten Goldstone Reports, über den Gaza-Krieg traf ich meinen israelisch-österreichischen Freund, nennen wir ihn U, einen Schriftsteller in einem Wiener Café. Israel hatte im Dezember 2008 auf den jahrelangen Beschuss seiner Städte durch Katyusha- und Kassam-Raketen mit der Militäroperation Gegossenes Blei reagiert und diese bis zur Verkündigung eines Waffenstillstands durch die Hamas im Jahr 2009 fortgesetzt. Der südafrikanische Richter Richard Goldstone hatte im Auftrag des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen den Konflikt untersucht und hatte sowohl den israelischen Streitkräften als auch palästinensischen Kämpfern vorgeworfen, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Während mir Ude im Begriff war, einen Artikel über den Goldstone-Bericht zu schreiben, dieses und manches andere über den sogenannten Nahostkonflikt auseinanderlegte, machte ich eine Entdeckung, die mich verwirrte und die ich U dann mitteilte. Mir wäre, sagte ich, während er gesprochen hätte, klar geworden, dass mir bereits die Vorstellung, ein Jude hätte ein gewöhnliches Verbrechen begangen, schwer fallen würde. Die Vorstellung, ein Jude hätte ein Kriegsverbrechen begangen, sei mir gänzlich unmöglich. Auch wenn ich sehr wohl wüsste, dass es unter Juden wie unter allen anderen Menschengruppen natürlich solche und solche in Anführungszeichen gäbe, je sais bien, mais quand même. Ich weiß zwar, aber dennoch, um es mit dem französischen Psychoanalytiker Octave Manoni zu sagen. Du betrachtest die Juden eben als reine Opfer, meinte U, und bist nicht in der Lage, sie anders als Opfer wahrzunehmen. Als dermaßen abgedroschen und trivial wollte ich mir mein Problem dann aber doch nicht abqualifizieren lassen. Auch Schwarze, konterte ich, würden häufig unterdrückt und verfolgt, vom österreichischen Alltagsrassismus, dem meine afrikanischen Patienten ständig ausgesetzt seien, könnte ich ein Lied singen. Dennoch bereite es mir keine Schwierigkeiten, mir Menschen mit schwarzer Hautfarbe, etwa im Fall kongolesischer Warlords, als Kriegsverbrecher vorzustellen. Und wenn wir schon beim Nahostkonflikt sind, die Palästinenser in den besetzten Gebieten seien für mich Opfer der israelischen Besatzungspolitik. Auch in diesem Fall hätte ich jedoch kein Problem, einen Palästinenser als Kriegsverbrecher zu imaginieren. Warum könnte ich das aber gerade bei Juden nicht? Das soll ich dir sagen, fragte U, du bist Psychoanalytiker. Dann begann er mir aber, minutiös wie zuvor den Goldstone-Bericht, meine eigene Lebensgeschichte auseinanderzulegen. Dass ich mit 12 von Teheran nach Graz übersiedeln musste, sei der sprichwörtliche Suppentopf, den man als Kind auf den Kopf gesetzt bekäme und das ganze Leben rinne einem die Suppe hinunter. Ich nehme den Schriftsteller zurück, wollte ich sagen, und du solltest Psychoanalytiker werden, aber U war schon zu sehr in Fahrt. Graz statt der Volkserhebung, wo sie die Traditionen des Nationalsozialismus am sorgsamsten pflegen. Diese Traditionspflege hast du als Heranwachsender in allen Facetten kennengelernt, daher deine, entschuldige, Semitophilie. Warum U sich entschuldigte, konnte ich mir denken. Semitophile, hatte ich gelesen, seien Antisemiten unter umgekehrten Vorzeichen. U spürte, dass mich auch seine Graz-Thesen nicht überzeugten und änderte seinen Ansatz auf transgenerational. Zitat: Du bist Atheist, aber deine Eltern sind bzw. waren Bahai. Und die Bahai-Religion wurde seit ihrer Entstehung im Iran des 19. Jahrhunderts unterdrückt und verfolgt. Seit 1979, der Machtübernahme des Islams, hat diese Verfolgung eine neue Dimension und ist heute mit der Verfolgung der Juden vor der Phase des Holocaust zu vergleichen. Die Bahai, deren heilige Stätten sich in Israel befinden, werden bezichtigt, zionistische Spione zu sein. Du bist zwar weder Bahai noch Jude, aber dass du dich mit den in Anführungszeichen Juden solidarisieren musst, liegt auf der Hand. U nervte mich wieder einmal mit seiner Besserwisserei, aber ich widersprach ihm nicht. Vor jenem Kaffeehausgespräch mit U war mir jene Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft, Juden als Kriegsverbrecher zu imaginieren, zwar nicht in aller Klarheit bewusst, ganz unbekannt war sie mir aber nicht. Die allererste Bekanntschaft mit jener Unfähigkeit verdanke ich einem Bekannten aus dem Iran, einem älteren Herrn, distinguiert, belesen, politisch engagiert. Ich hatte mit diesem Distinguierten während des Libanonkriegs 2006 im selben Café eine Israel, also man sieht, diese Fixierung oder Beschäftigung mit Israel ist nicht nur auf Deutschland und Österreich beschränkt, das ist zum Teil auch im Iran so. Ich hatte mit dem Distinguierten während des Libanonkriegs 2006 im selben Café eine Israel-Kontroverse. Tags darauf schickte er mir einen Link zu einem Film auf YouTube, The Zionist Story. So der Filmtitel, konfrontierte mich zum ersten Mal, wenn auch nur vage, mit jener Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft. Aber der Film enthält auch manches andere, das zum Auslöser weiterer Kontroversen mit dem Distinguierten wurde. Zum Beispiel die Feststellung, Übersetzung aus dem Englischen, seit den Anfängen des Islams haben Juden und Moslems in einer beispiellosen religiösen und kulturellen Harmonie zusammengelebt. Alles schien wunderbar bis zum 20. Jahrhundert, also bis zur Gründung des Staates Israel. Dieser Satz irritierte mich. Mein Vater, der aus der iranischen Stadt Mashhad stammt, hatte mir wiederholt vom sogenannten Allah dort erzählt, ein Ereignis des Jahres 1839, das im Gedächtnis vieler Bewohner Mashhads noch lebendig ist. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte Nadir Schah, der Napoleon Persiens, zahlreiche jüdische Kaufmannsfamilien in Mashhad, eine den Schiiten heilige Stadt, ansiedeln lassen. Nach der Ermordung Nadir Schahs 1747 wurde es den Juden in Mashhad untersagt, bestimmte Bezirke zu betreten und sie waren wieder gezwungen, Abzeichen zu tragen. 1839 kam es dann am Tag vor dem Pessachfest zur Katastrophe. Der Mob strömte jüdische Häuser, steckte Synagogen und Schriftrollen in Brand und tötete Dutzende Juden. Der Großteil der Überlebenden wurde gezwungen, den Islam anzunehmen. Das Massaker wurde als Allah dort wörtlich die Gerechtigkeit Gottes bekannt. Irgendwann veranlassten mich die wiederholten Allah-Dad-Erzählungen des Vaters, mich genauer mit der historischen Situation der Juden in islamischen Ländern zu befassen. Was ich dazu im Internet fand, lässt sich so zusammenfassen. Erstens, es gab in früheren Zeiten keine Feindschaft gegen Juden im Islam. Zweitens, sollte es Feindschaft gegen Juden im Islam doch gegeben haben, war sie verglichen mit der Feindschaft gegen Juden im christlichen Europa nicht weiter schlimm. Drittens, sollte es Feindschaft gegen Juden im Islam gegeben haben und sollte diese tatsächlich schlimm gewesen sein, war sie nicht ursprünglich islamisch, sondern ein Import aus dem Westen. Viertens, sollte es Feindschaft gegen Juden im Islam gegeben haben und geben und sollte diese tatsächlich schlimm sein oder gewesen sein, ist sie die Folge des israelisch-arabischen Konflikts. Die Absurdität von erstens bis viertens wurde mir klar, als ich mich über Wikipedia hinauswagte. Um zu dieser Klarheit zu kommen, hätten wir aber schon die Widersprüche in den einschlägigen Wikipedia-Seiten ausreichen müssen. Auf der Wikipedia-Seite Islam and Antisemitism etwa findet sich die Behauptung, die Feindschaft gegen Juden im Islam, in islamischen Ländern, ich übersetze das jetzt aus dem Englischen, entstand relativ spät im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund des jüdischen und arabischen Nationalismus und wurde in die arabische Welt importiert, in erster Linie durch nationalistisch gesinnte christliche Araber und erst danach islamisiert. Im übernächsten Absatz wird Al-Ahdath erwähnt. Dass allerdings an jenem Tag ein Massaker stattfand, wird unterschlagen. Vor allem bleibt aber unklar, wie jüdischer oder arabischer Nationalismus, den es zu jenem Zeitpunkt gar nicht gab, oder auch christliche Araber bei einem Pogrom des Jahres 1839 im Osten Irans, also einem nicht-arabischen Staat, eine Rolle gespielt haben könnten. Aber sollten wir unseren Blick nicht auf positivere historische Beispiele für das Zusammenleben von Moslems und Juden richten, auf das islamisch beherrschte Spanien zum Beispiel, wo etwa in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts tatsächlich eine Atmosphäre weitgehender Toleranz gegenüber Juden und Christen herrschte und Künste und Wissenschaften eine Blüte erlebten. Allerdings erfahren wir auf derselben Wikipedia-Seite, in der behauptet wird, die Feindschaft gegen Juden in islamischen Ländern sei ein modernes, respektive aus dem christlichen Europa importiertes Phänomen, dass im islamisch beherrschten Granada des 11. Jahrhunderts der jüdische Minister Josef ibn Nagrella zusammen mit 4000 anderen Juden massakriert wurde. Im 12. Jahrhundert stellten die Herrscher der Almohad-Dynastie in Cordoba die spanischen Juden vor die Wahl, zum Islam zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Al-Ahdath, Granada und Cordoba waren keine atypischen Ereignisse. Judenfeindliche Haltungen und Handlungen in Ländern unter islamischer Herrschaft waren weder auf das Spanien des 11. und 12. noch auf den Iran des 19. Jahrhunderts beschränkt. Freilich gab es zwischen der Judenfeindlichkeit im christlichen Europa und jener in islamisch geprägten Gesellschaften Unterschiede. Anders als im traditionellen Christentum bezichtigt der Islam die Juden nicht des Gottesmordes. Die Position traditioneller islamischer Gesellschaften gegenüber Juden könnte man mit dem Orientalisten Bernard Lewis als eine der Verachtung bezeichnen. Der britische Schriftsteller und Staatsmann Lord Curzon beschreibt in Persia and the Persian Question, 1892 erschienen, die Situation der Juden im Iran des 19. Jahrhunderts, die Lewis als Ausdruck eben jener Verachtung auffassen würde. Curzon spricht von Ghettos, davon, dass Juden seit unvordenklichen Zeiten massiven beruflichen Einschränkungen und Bekleidungsvorschriften unterworfen waren, die sie zu Parias machten. Sie durften zum Beispiel nicht die traditionelle Kopfbedeckung tragen, keine Geschäftslokale im Basar haben. Es war ihnen untersagt, die Mauer ihrer Häuser höher als die muslimischer Nachbar zu bauen. Sie durften in den Straßen nicht reiten und so weiter und so weiter. Die von Periode zu Periode und Region zu Region variierenden Bekleidungsregeln, übrigens wurden Bekleidungsvorschriften für Juden 500 Jahre vor dem christlichen Europa 717 vom Umayyaden-Kalif Omar II. Eingeführt. Diese Bekleidungsvorschriften scheinen aber nicht nur Ausdruck der Verachtung gewesen sein, sie hatten vor allem die Funktion, Juden zu kennzeichnen, um sie meiden zu können. Juden galten zumindest im schiitischen Islam als Najes, unrein, unberührbar. Der Gläubige hatte vor ihnen eine Art Tabuangst. Das Gefühl der Verachtung kann sich übrigens, wenn sich deren Objekt nicht mehr als verachtungswürdig erweist, umschlagen. Dann zum Beispiel, wenn sich jenes verachtete Objekt nicht mehr als schwach zeigt, sondern als überlegen und stark. Es kann umschlagen zum Beispiel in mörderischen Hass. So geschehen im Fall Josef ibn Nagrellas, jenes jüdischen Ministers in Granada, und so geschehen im 20. und 21. Jahrhunderts im Fall Israels. Zurück zu The Zionist Story. Um es vorwegzunehmen. The Zionist Story entpuppte sich als einseitiges und plattes antizionistisches Filmpamphlet. So wird etwa der für die Frühphase des arabisch-jüdischen Konflikts maßgeblichste arabische Führer Haj Amin al-Husseini gar nicht erwähnt. Offenbar in der Absicht, die Palästinenser als reine, in Anführungszeichen, Opfer darzustellen. Husseini war Großmufti von Jerusalem und prominenter Nazi. Er hat nicht nur kooperiert mit den Nazis, sondern er war ein prominenter Nazi. Während der ersten Hälfte der 40er Jahre residierte der arabische Freund des Führers in einer Villa in Berlin-Zehlendorf und spielte eine wichtige Rolle bei der Organisation von islamischen Waffen-SS-Einheiten. 1943 verhinderte er den Austausch von 4000 jüdischen Kindern gegen deutsche Gefangene. Die Kinder wurden dann in deutschen Konzentrationslagern ermordet. Tötet die Juden, wo immer ihr sie findet, das ist im Sinne Gottes und der Religion, war sein im März 1944 über Radio Berlin verbreitetes Motto. Überhaupt war der ist der Holocaust dem Regisseur von Design is Story gerade einmal eine filmische Fußnote wert. Andererseits gab mir Design is Story den Anstoß, mich mit den Ereignissen zwischen 1947 und 1949 zu beschäftigen. Das ist die Phase zwischen der Verabschiedung des UN-Teilungsplans für Palästina und dem Ende des ersten israelisch-arabischen Kriegs. Ereignisse, die Hunderttausende Palästinenser zu Flüchtlingen machten. Bis dahin glaubte ich, die Palästinenser hätten der über Radiosender verbreiteten Aufforderung arabischer Staaten, die 1948 Israel überfallen hatten, gefolgt und ihre Heimatorte verlassen, im Glauben auf eine baldige, triumphale Rückkehr. The Zionist Story konfrontierte mich mit einer ganz anderen Version dieser Geschichte, die mich irritierte. Ich begann mich mit anderen, seriöseren Quellen auseinanderzusetzen, mit den folgenden überraschenden Resultaten. Erskine Childers, ein irischer BBC-Korrespondent, konnte 1961 nachweisen, oder glaubte es nachweisen zu können, dass es nicht nur keine über arabische Sender verbreitete Aufrufe an die Palästinenser gab, ihre Heimatorte zu verlassen. Im Gegenteil, es gab sogar vereinzelt Aufforderungen arabischer Sender an die Palästinenser zu bleiben. Ich erfuhr vom sogenannten Plan D der Haganah, des paramilitärischen Vorläufers der israelischen Armee. Plan D, so das traditionelle israelische Narrativ, sollte den laut UN-Plan jüdischen Teil Palästinas sichern, sowie die Außengrenzen des jüdischen Staates sichern, und zwar in Erwartung eines arabischen Angriffs, der auch stattgefunden hat. Für arabische Autoren und für die Mehrzahl, nicht für alle, der sogenannten neuen israelischen Historiker, hatte Plan D hingegen die Vertreibung des Großteils der Palästinenser zum Ziel, wobei aber in der Frage, ob und wie weit es sich um eine systematische Vertreibung gehandelt hat, die Meinungen unter den neuen israelischen Historikern auseinandergehen. Drittens, Vertreibung impliziert Gewalt. Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass die Vertreibungen der Palästinenser von Massakern begleitet waren, und da begann ich eben jene Unfähigkeit oder Unwilligkeit meiner Vorstellungskraft, Juden als Kriegsverbrecher zu imaginieren, zum ersten Mal vage zu registrieren. Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass das bekannte Massaker von Deir Yassin bei den Paramilitärs der extremistischen Irgun und Lehi über 100 arabische Zivilisten ermordet hatten, offenbar nicht das einzige seiner Art war. Benny Morris, der, wenn Sie so wollen, zionistischste unter den neuen israelischen Historikern, schreibt, die Tendenz israelischer Militärkommandanten, die Flucht der Palästinenser anzustoßen, nahm im Lauf des Krieges zu. Jüdische Gewalttaten, Atrocities, die weit verbreiteter waren, als es die alten Historiker zugeben, trugen ebenfalls entscheidend zu jenem Exodus bei, und dann nennt er eine Reihe anderer Ortschaften, die betroffen waren. Das alles, Al-Lahdad, Cordoba, Granada, Al-Husseini, Plan D, der Yassin, die neuen Historiker, das alles kam mir dicht gedrängt in den Sinn, während mir U seine Theorien der Entstehung jener Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft auseinanderlegte. Beim Abschied drückte mir U ein Buch in die Hand, Max Horkheimers und Theodor Adornos Dialektik der Aufklärung. Schau mal in das Antisemitismus-Kapitel hinein. Ich kannte das Buch, hatte es einmal gelesen, verborgt und nicht mehr zurückerhalten. An den Inhalt konnte ich mich nur vage erinnern. Das Treffen mit U dauerte bis spät in die Nacht. In der Nacht hatte ich einen Traum. Er spielte in einer kargen Landschaft wie in den Bildern Giorgio de Chiricos. Eine lange Menschenschlange führte zu einer Art unendlich langen Theke. Die Menschen waren dunkel gekleidet und hielten Luftballons in der Hand. Es war die Rede von einem seltsamen Opferritual. Am nächsten Morgen fand ich in der Dialektik der Aufklärung Folgendes, Zitat, der Antisemitismus ist ein Ritual der Zivilisation und die Pogrome sind die wahren Ritualmorde. Das andere Zitat, den Juden mit dieser Ira, das Ira bezieht sich auf die Antisemiten, nicht auf die Juden, also den Juden mit dieser Ira Schuld beladen, schlagen sie, also die Antisemiten, ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können. Da fiel mir mein Traum ein und seine Rede vom seltsamen Opferritual, was mir ein wenig unheimlich vorkam. Ich musste wie immer bei einer vermeintlichen Begegnung mit dem Übersinnlichen an meinen Lehranalytiker denken, der für alles vorgeblich Übersinnliche eine nüchterne Erklärung hatte. Auch ich fand eine nüchterne Erklärung für meinen prophetischen Traum. Ich hatte ja die Dialektik der Aufklärung vor Jahren schon einmal gelesen, auch wenn ich den Inhalt kaum erinnerte. Eine Kette von Assoziationen führte mich von der Dialektik der Aufklärung über meinen Lehranalytiker, einem Lacanianer, zu Jacques Lacan, dem französischen Psychoanalytiker, der im Zusammenhang mit dem Holocaust ebenfalls von einem, Zitat, den dunklen Göttern dargebrachtes Opfer spricht. U hatte mir vorgeworfen, die Juden immer nur als Opfer zu sehen, was ich empört zurückgewiesen hatte. Bei Opfer hatte ich einfach nur an jemanden gedacht, dem irgendwie irgendwas Böses widerfährt, ein Geschädigter. Opfer im wörtlichen und spezifischen Sinn aber ist jemand, der zum Objekt eines Tausches wird. Ich opfere etwas, zum Beispiel den Göttern, in der Hoffnung, im Tausch dafür etwas anderes, Wertvolleres zu erhalten. Könnte es nicht sein, fragte ich mich nun, dass, wenn wir das Wort Opfer, so wie es Adorno und Horkheimer und auch Lacan getan haben, wörtlich nehmen, der Holocaust, Israel und auch jene Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft in einem anderen Licht erscheinen? Als unspezifisches, wenn auch gigantisches Böses aufgefasst, wäre der Holocaust jedenfalls keine Erklärung für jene Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft, Juden als Verbrecher zu imaginieren. Denn die Tatsache, dass jemandem etwas Böses passiert, erzeugt keineswegs die Vorstellung, die geschädigte Person habe sich in Reaktion auf jenes Böse in einen guten oder besseren Menschen verwandelt. Im Gegenteil, jemandem, dem Böses widerfährt, schreiben wir spontan eher Rachegefühle zu. Von den Juden aber nehmen wir an, dass jenes absolut Böse, der Holocaust, sie zu absolut Guten gemacht haben soll. Ich sage wir, denn mit der Zeit war mir klar geworden, dass ich mit jener Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft keineswegs allein war. Auschwitz war keine Schule des Gutmenschentums, schrieb Isolde Karim als Reaktion auf genau diese Erwartungshaltung, nämlich gerade die Juden, denen so viel Leid widerfahren ist, sollten besonders sensibel sein für die Leiden anderer. Sehen wir uns das Wörtlichnehmen des Opferbegriffs nun also etwas genauer an. Zitat Lacan: In der Geschichtsschreibung unserer Zeit ist etwas, das tief unter einer Maske versteckt geblieben ist. Ich meine jene überaus monströsen, angeblich längst überwundenen Formen des Opfers, die im Drama des Nationalsozialismus wieder Gegenwart wurden. Ich behaupte, sagt Lacan, dass keine Geschichtsauffassung, die sich auf hegelomarxistische Prämissen stützt, von diesem Wiederauftreten Rechenschaft zu geben imstande ist, bei dem es sich zeigt, dass den dunklen Göttern zu opfern etwas ist, dem in einer Art monströsen Befangenheit nur wenige nicht erliegen, sagt Jacques Lacan in seiner gewohnt monströsen Art, Sätze zu formulieren. Über den Holocaust. Lacan erscheint hier aber nicht so sehr schwer verständlich als schwer nachvollziehbar. Denn einen Zusammenhang zwischen dem Begriff des Opfers im wörtlichen Sinn, also im Sinne des Tausches, und dem Nationalsozialismus scheint es nur dort zu geben, wo der Nationalsozialismus von seinen eigenen Anhängern Opfer abverlangt. Ein guter Nazi gab etwas, im Extremfall sein Leben, um Führer, Volk und Vaterland zu dienen und der Volksgemeinschaft einen Vorteil zu verschaffen. Dieses Opfer hatte eine konkrete Funktion. Das Opfern der Juden hingegen hatte überhaupt keine rational fassbare Funktion. Das meint Lacans Behauptung, dass, Zitat, keine Geschichtsauffassung, die sich auf hegelomarxistische Prämissen stützt, vom Holocaust Rechenschaft zu geben imstande ist. Eine Behauptung, die wohl auf die traditionelle marxistische Auffassung, der Antisemitismus und der Holocaust seien Mittel zu einem anderen politischen, militärischen, ökonomischen Zweck gewesen, zutreffen mag, nicht allerdings, sondern nur bedingt, auf die Hegelomarxisten Adorno und Horkheimer. Zitat aus der Dialektik der Aufklärung: Dass die Demonstration seiner ökonomischen Vergeblichkeit die Anziehungskraft des Antisemitismus eher steigert als mildert, weist auf seine wahre Natur hin. Gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun gezeigt. Für das Volk ist er ein Luxus. Die in jüngerer Zeit vom marxistischen Theoretiker Moishe Postone vertretenen Thesen über den modernen Antisemitismus gehen über die Theorien Adornos und Horkheimers noch hinaus. Nach Postone hatte der Holocaust weder eine ökonomische noch eine politisch-militärische Funktion. Postone meint, dass der moderne Antisemitismus die Juden nicht bloß, wie Horkheimer meinte, als Träger von Geld wahrnehme. Der moderne Antisemitismus identifiziere die Juden vielmehr mit dem Kapitalismus in einem viel umfassenderen Sinn. Denn interessanterweise und paradoxerweise repräsentiert der Jude für den modernen Antisemiten nicht nur das Kapital, sondern auch das Gegenteil, nämlich Sozialismus und Kommunismus, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Adorno, Horkheimer und Postone scheinen also, indem sie der Unzweckmäßigkeit des Holocaust das Wort reden, Lacan recht zu geben. Aber wir stoßen hier auf eine Paradoxie. Wenn es sich beim Holocaust nach Lacan um ein Opfer für die dunklen Götter gehandelt hat, wenn wir uns also innerhalb der Logik des Opfers bewegen, dann bewegen wir uns doch wieder innerhalb der Logik der Funktionalität. Die Nazis opferten die Juden, um einen ihnen selbst unbewussten Zweck zu erreichen. Um welche Art Zweck es sich dabei gehandelt haben mag, verrät Lacan allerdings nicht. Gott sei Dank. Slavoj Žižek, ein Lacanianer und Hegelomarxist, bedient sich, um die Seminare Lacans zu verstehen, oft einer Stelle aus diesen Seminaren als Schlüssel zu einer anderen. So konfrontiert er die zitierte Passage über den Holocaust als Opferritual in Lacans Seminar 11 mit einer Stelle aus dem Seminar 6. In diesem Seminar 6 zitiert Lacan Hamlet. Erster Akt, zweite Szene. Horatio, ich kam zum Begräbnis deines Vaters, sagt Horatio zu Hamlet. Hamlet, mach dich nicht lustig, Freund, ich glaube, du kamst zur Hochzeit meiner Mutter. Horatio, es stimmt, sie folgte knapp darauf. Also die Hochzeit der Mutter folgte knapp auf das Begräbnis. Hamlet, man spart, Horatio, im Englischen thrift, thrift, Horatio. Die Fleischpasteten vom Leichenschmaus bot man zur Hochzeit kalt an. Und jetzt Lacan, Zitat, dieser Begriff Thrift erinnert uns daran, dass bei der Marx'schen Analyse der Gebrauchswerte und Tauschwerte etwas übersehen wurde, etwas, dessen Stärke und Ausmaß wir in jedem Augenblick empfinden, nämlich die Ritualwerte. In Lacans Verständnis scheint Thrift nicht bloß eine unspezifische Form von Sparsamkeit zu sein, sondern die Weigerung, das Trauerritual angemessen durchzuführen. Also Sparen am Ritual bzw. am Ritualwert nach Lacan. Denn diese spezifische Art von Sparsamkeit schmälere den Wert des Rituals und das Ritual, so Žižek, sei, Zitat, letztlich das Ritual des Opfers, das den Raum für intensiven Konsum öffnet. Nachdem wir den Göttern geopfert haben, dürfen wir selbst ein herzhaftes Mahl zu uns nehmen und uns an den Resten gütlich tun. Aber, wieder Žižek, statt einen freien Konsum ohne Opfer möglich zu machen, erzeugte die moderne Ökonomie die Paradoxien der Sparsamkeit. Es gibt keinen großzügigen Konsum, sondern der Konsum ist nur insoweit gestattet, als er wie die Erscheinungsform seines Gegenteils funktioniert. Was heißt das? Mit der an Hegel angelehnten Formel vom Konsum, der wie die Erscheinungsform seines Gegenteils funktioniert, verweist Lacan auf die banale Marketingstrategie des Mengenrabatts. Im Kapitalismus sei der Konsument ständig mit der Forderung konfrontiert, mehr zu konsumieren, um zu sparen. Das heißt, mehr auszugeben, um weniger auszugeben. Kauf 3 und zahl 2 Schokoladen, Zahnpastatuben, Hosen, was auch immer. Diese und andere Paradoxien der Sparsamkeit resultieren aber, und das scheint Žižek zu übersehen, aus einem grundlegenderen Zusammenhang, dass wir überhaupt sparen müssen, weil wir zum Beispiel als Lohnabhängige nichts als unsere Arbeitskraft haben, respektive zu verkaufen haben und am Ende draufzahlen. Aber es sind nicht nur nicht bloß Tausch- und Gebrauchswerte, woran heute der durchschnittliche Konsument sparen muss oder nicht so sehr. Denn verglichen mit dem Lebensstandard früherer Jahrhunderte kann sich das Quantum von Diensten und Gütern, über das heute viele Lohnabhängige zumindest in den sogenannten entwickelteren kapitalistischen Ländern verfügen, durchaus sehen lassen. Was heute eher zu fehlen scheint, ist das herzhafte Mahl, jener intensive Konsum, dessen Voraussetzung das großzügige und herzhafte Ausgeben, sich Vorausgaben zu sein scheint. Jener tatsächlich oder vermeintlich befreiende Exzess, der den Lacan'schen Ritualwert konstituiert und den wir zum Beispiel noch in den 1950er Jahren in bestimmten Varianten der Potlatch-Rituale nordamerikanischer Indianer begegnen konnten, die sich gegenseitig sozusagen zu Tode beschenkten. Und war der Nationalsozialismus, fragt Žižek, nicht der Versuch, dem Ritualwert durch den Holocaust, diesen gigantischen Opfer für die dunklen Götter, wieder seinen angestammten Platz zurückzugeben? Folgerichtig war das Objekt der Opferung der Jude als Inkarnation der kapitalistischen Paradoxien der Sparsamkeit. Ende des Zitats. In Auschwitz wurden keine Werte geschaffen, schreibt Postone, sondern vernichtet. In Auschwitz wurden Werte geschaffen, würde Žižek mit Lacan antworten, Ritualwerte. Die Sehnsucht danach, diesen Ritualwerten ihren angestammten Platz zurückzugeben, also die Sehnsucht nach jenem herzhaften Mahl, bildet die unbewusste Quelle für eine heute sehr verbreitete Form des Antikapitalismus. Eines Antikapitalismus, der sich auf die Sphäre des Geld- und des Warenaustauschs fixiert und auf die Sphäre des Konsums unter Absehen von der Sphäre der Produktion, der sich also nicht für die Bedingungen interessiert, aus denen die Ungleichheiten, die er abmildern will, überhaupt erst resultieren. Diesen antikapitalistischen Reflex und damit die Thematik Ritualwert, den teilen wir mit den Nazis. Eine bittere Pille. Aber ich war bereit, diese Pille zu schlucken, hatte ich doch den Verdacht, dass zwischen jener monströsen Befangenheit, von der Lacan spricht, und jener Unfähigkeit meiner und nicht nur meiner Vorstellungskraft, Juden als böse zu imaginieren, ein Zusammenhang bestehen könnte. Ich wies vorhin auf den Unterschied zwischen Opfer im rituellen Sinn und Opfer im alltagssprachlichen Sinn, also einfach ein Geschädigter hin. In bestimmten Fällen neigen wir aber dazu, Geschädigte wie Opfer im rituellen Sinn zu behandeln. Zum Beispiel im Fall Natascha Kampusch. Kampuschs Flucht im August 2006 nach 8,5-jähriger Gefangenschaft im Haus Wolfgang Priklopils löste ein beispielloses internationales Medienecho aus. Sie kennen die Geschichte. Heute, 7 Jahre danach, ist in Österreich die Anteilnahme, die Kampusch anfangs entgegengebracht wurde, vielfach in blanken Hass umgeschlagen. Warum, scheint keiner so recht zu wissen. Die Erklärungen der Psychologen, Kampusch agiere zu selbstbewusst etc., sind unbefriedigend. Übersehen wird, dass die Öffentlichkeit erst dann irritiert zu reagieren begann, als die Frage auftauchte, ob Kampusch am Ende auch noch freiwillig Fragezeichen Sex mit Priklopil hatte. Bevor ein Objekt geopfert werden kann, muss es geweiht werden. Erst dieser Akt der Weihe macht das Objekt zu einem opferwürdigen, heiligen und reinen Objekt, das in der Sprache Lacans Ritualwert produzieren kann. Die Erklärung, Kampusch schlage blanker Hass entgegen, weil sie sich nicht als reines Opfer verhalte, macht dann Sinn, wenn wir rein nicht im Sinn von ausschließlich verstehen, sondern im Sinn von rituell rein, geweiht, heilig, unschuldig. Im Fall Kampusch heißt das rein von sexuellen Begehren. Offenbar haben wir das Bedürfnis, das Entführungsopfer Kampusch als rituelles Opfer anzusehen. Das heißt, sie nachträglich zum rituellen Opfer zu weihen. Wenn aber ein Fall wie der Natascha Kampuschs das Bedürfnis auszulösen vermag, sie auf der Ebene unbewusster Fantasien zum rituellen Opfer zu weihen, dann müsste dieses Bedürfnis im Fall des Holocaust erst recht am Werk sein. Als nach Lacan monströse Befangenheit, die viele von uns veranlasst, die im Holocaust vernichteten Juden als rituelle, ritualwertproduzierende Opfer zu imaginieren, genauer, sie noch einmal als ritualwertproduzierende Opfer zu imaginieren. Denn der Holocaust war ja schon für die Nazis, wenn auch unbewusst, ein Opferritual, an dessen Ritualwert wir Nachgeborene oder viele von uns nun aber ebenfalls teilhaben wollen. Geeignet zur Produktion von Ritualwerten, und jetzt komme ich auf jene Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft zu sprechen, sind aber nur opferwürdige, das heißt geweihte, reine, unschuldige Opfer, auf keinen Fall böse Kriegsverbrecher. An der Quelle jener Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft, einen Juden-Israeli als Kriegsverbrecher zu imaginieren, stünde also das Bedürfnis, den dunklen Göttern zu opfern und dieses Opfern als unbewusste Fantasie immer wieder zu wiederholen. Diese Überlegungen mögen, wie Lacans Rede von den dunklen Göttern, schwer nachvollziehbar scheinen, auch weil sich die Fantasien, von denen die Rede ist, per Definition dem Bewusstsein entziehen. Es gibt aber einen Autor, der diese unbewussten Fantasien direkt und im hellen Licht des Bewusstseins ausformuliert hat. Ignaz Maibaum, aus Wien gebürtiger amerikanisch-jüdischer Theologe und einer jener Autoren, die den Holocaust aus jüdisch-theologischer Sicht zu erklären versuchten. Maibaum vertritt die These, dass die 6 Millionen Toten von Auschwitz und anderer, ich übersetze es jetzt spontan aus dem Englischen, anderer Plätze des Schreckens, Juden sind, die unsere moderne Zivilisation als heilige Märtyrer kanonisieren oder anerkennen sollte. Sie starben als Opferlämmer wegen der Sünden der westlichen Zivilisation. Ihr Tod reinigte die westliche Zivilisation so, dass es wieder zu einem Ort wurde, wo man leben kann. Für bare Münze genommen ist Maibaums These schlicht verrückt, keine Frage. Aber sie hat als Wahnsinnmethode, hilft sie uns doch, das Bedürfnis, das sich in jener Unfähigkeit der Vorstellungskraft ausdrückt, besser zu verstehen. Dass die jüdischen Opfer des Holocaust als Opferlämme gestorben sein sollen, erinnert uns natürlich an Christus, als Erlöserfigur, als Gottes Opferlamm, das unschuldig stirbt, um uns von der Schuld zu befreien. Und nehmen wir den Mythos vom Opfertod Christi wörtlich, werden so unverdauliche Begriffe wie Ritualwert oder nachträgliche Weihe auf einmal sehr verständlich. Wir schulden jemanden eine hohe Summe Geld, jemand anderer opfert sich, um uns von unserer Schuld zu befreien, und Sonntag zu Sonntag wird dieses Ritualwert produzierende Opfer, zwecks Produktion von Ritualen Mehrwert, könnte man sagen, reproduziert. Wir kommen zum Ende. Seit jenem Treffen mit U sind Jahre vergangen. Über jene Unfähigkeit habe ich mit ihm nie wieder gesprochen. Morgen werde ich U wiedersehen und eine Zeitung mithaben, um ihm eine Stelle aus einem Interview mit Daniel Barenboim, dem Dirigenten, vorzulesen. Das ist die Zeit vom 28. November 2013. Zitat Barenboim: Als verfolgte Minderheit einen Staat aufzubauen, das ist uns Juden hervorragend gelungen. Mit eigener Polizei, eigenen Kindergärten, eigener Kultur, eigenen Technologien, eigenen Prostituierten. Aber selbst die Mehrheit zu sein und uns im eigenen Land um Minderheiten zu kümmern, das haben wir versäumt. Ein grober Fehler. Denn wer, wenn nicht wir Juden mit unserer Leidensgeschichte, müsste dem Leiden anderer gegenüber besonders sensibel sein? Also genau diese Unfähigkeit der Vorstellungskraft, eben Juden als böse zu imaginieren. Ich werde also dieses Zitat wird das Gespräch auf jene Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft lenken. Ich werde U von meinen Überlegungen und Recherchen berichten, dass wir das Unbehagen der Nazis am Kapitalismus teilen und ihre Sehnsucht nach den von Lacan sogenannten Ritualwerten ihren Platz zurückzugeben. Dass der Holocaust als Versuch der industriellen Produktion von Ritualwert aufgefasst werden kann, dass aber offenbar auch bei uns Nachgeborenen oder vielen von uns das Bedürfnis besteht, an der Ritualwertproduktion der Nazis nachträglich teilzuhaben. Dass eben dieses Bedürfnis der Nachgeborenen an der Quelle jener Unfähigkeit meiner Vorstellungskraft steht. Ich bin unfähig, mir Juden als Verbrecher vorzustellen oder unwillig, weil ich unbewusst an der Ritualwertproduktion der Nazis teilhaben will. Ich werde aber auch sagen können, dass ich wie Ignaz Maibaum es nicht ertragen könnte, wenn das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ein sinnloses gewesen sein sollte. Vielleicht ist sinnlos bloß ein anderer Name für wertlos im Sinne der Ritualwerte. Aber es stimmt nicht, wird U entgegnen, dass rituelle Opfer in jedem Fall unschuldig sein müssen oder erscheinen müssen. Denken wir an das alte Rom, wo Verbrecher, Betrüger, Meineidige häufig den Göttern geopfert wurden. Hier müssen wir differenzieren, werde ich sagen. Kultisch rein oder geweiht muss tatsächlich nicht immer mit unschuldig oder gut ident sein, wie im Mythos vom Opfertod Christi. Und einer plötzlichen Intuition folgend werde ich fortfahren. Ich habe mich immer gefragt, warum Neonazis und ihre Verwandten im Geist den Holocaust immer nur leugnen, statt ihn zu begrüßen. Könnte es sein, dass der Holocaust-Leugner einem Missverständnis seines Unbewussten unterliegt? Denn der unbewusste Subtext seiner Aussage, der Holocaust kann nicht wahr gewesen sein, könnte lauten, der Holocaust kann als Opferritual nicht wahr gewesen sein, weil Juden niemals rein gut unschuldig sein könnten und daher keine rituell geeigneten Opfer. Ali Khamenei, der Führer der Islamischen Republik Iran, der auf seiner Website den Holocaust wörtlich als fiktives Event, als fiktives Ereignis bezeichnet, nannte in einer Ansprache im November 2013 Israel einen unreinen, tollwütigen Hund. Juden wie Hunde gelten im schiitischen Islam als Najes, kultisch unrein. Und Najes, eben der Begriff, den Khamenei für Israel verwendete, verweist unmissverständlich auf die religiöse Dimension seiner Aussage und straft die Behauptung, die Islamische Republik kenne keine Feindschaft gegen Juden, sie sei bloß antizionistisch lügen. Angesichts von Khameneis Rede von Israel aus unreinem, tollwütigen Hund ist man versucht, eine neue Kategorie einzuführen. Tabu-Wut. Eine Wut, die sich aus der Enttäuschung speist, an jenem herzhaften Mahl, jenem gigantischen Opferritual, dem Holocaust, nicht teilhaben zu können, weil es nicht stattgehabt haben kann, weil Juden eben zu unrein sind, um wahre Opfer sein zu können. Khamenei wird U sagen und die anderen Holocaustleugner unterliegen also demselben Missverständnis des Unbewussten, dem auch du unterliegst, zusammen mit Barenboim und Maibaum. Denn auch dein Unbewusstes geht davon aus, dass das Opfer, um Ritualwert produzieren zu können, absolut rein und unschuldig sein muss. Daher jene Unfähigkeit deiner Vorstellungskraft. Ich werde U recht geben müssen, mich zurücklehnen und warten, wie er es wie schon so oft auch diesmal schaffen würde, meine Gedanken mit der Tagespolitik in Beziehung zu setzen. Aber U wird nach einem Augenblick des Zögerns das Thema wechseln und das Nachdenken über die tagespolitischen Konsequenzen meiner Analyse mir und dem Publikum überlassen. Aber die Publikumsdiskussion wird jetzt noch nicht stattfinden, sondern zunächst noch der Vortrag von Gerhard Hammerschmidt. Gerhard Hammerschmidt, geboren 1953 in Judenburg, Studium der Theologie und Romanistik. Das ist eine zionistische Exklave. Philosophie in Klagenfurt, lebt und arbeitet als Schriftsteller, Übersetzer und Philosoph in Klagenfurt. Ist Lehrbeauftragter für Philosophie an der Uni Klagenfurt, hat veröffentlicht im Drawa Verlag, im Passagen Verlag, in Zeitschriften für Literatur, Philosophie und Psychoanalyse. Und sein Buch Burggasse ist heute hier zu erwerben. Bitte um deinen Vortrag. Ja, also es ist so viel Kluges gesagt worden. Also einen Höhepunkt kann ich da jetzt nicht versprechen, auch keine Schlusskadenz und keine Schlusscoda. Nachdem ich auch Theologie studiert habe und so weiter, wird das Ganze vielleicht etwas wie eine Sonntagspredigt klingen, aber heute ist ja Donnerstag, sagen wir heute Donnerstagspredigt. Das Tröstliche dabei ist, dass das eine Predigt ja meistens kaum länger als 10 Minuten dauert, wenn sie gut sein soll. Und insofern, ich werde versuchen, also das, ja, man kann das wieder wiederholen, auch zusammenfassen, das ist einfach unmöglich. Eine Unmenge von Antworten tut sich auf, die nur dürftig meine Ratlosigkeit kaschiert, ja, von ihr Zeugnis ablegt. Versuchen wir dennoch Ordnung in diese zu bringen und sie als Fragen zu formulieren. Es gibt keine Frage, von der man nicht voraussetzt, dass man nicht ohnehin schon die Antwort wüsste. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, meint Adorno. Der Barbare jedoch ist ein Stammler und so ist es. In der Philosophie verhält es sich nicht anders. Doch niemand zwingt uns zum Seins- und Sinnstammler zu werden. Aber eine kurze Reflexion kann nicht schaden. Eine jüdische Stimme wird uns begleiten an der Grenze von Gesagtem und Sagen, die keine Conclusio will, sondern die Ehre hätte, ein Gast des Emmanuel Levinas zu sein, also ein Gast seiner Texte zu sein. Die Fragen, wir kennen sie alle, wir haben sie heute ja schon gehört. Israel, Palästina, Israel ein Staat oder eine Glaubensgemeinschaft, der Holocaust und mit Anführungszeichen dessen Folgen, dessen Erbe, das Überleben und der Antisemitismus heute. Eine Stunde würde nicht reichen, wir wissen, ein Tag nicht ein Leben. Erstens, Judentum, Christentum und der Islam haben gemeinsame Wurzeln. Klammer auf, Abraham, Hagar, Sarah, Isaac, Ismael, wir kennen diese Geschichte, die einen nicht loslässt. Eine Geschichte eines zweifach versuchten Kindesopfers, jeweils unter anderen Voraussetzungen. Auf Kierkegaards Furcht und Zittern und auf Derridas den Tod geben, Donné la mort, kann ich hier nur hinweisen. A. Setzt dies voraus, dass an der Wurzel dieses Glaubens die Offenbarung authentisch sei? B. Oder dass sich die Authentizität erst an einer weiteren Geschichte erweisen kann? C. Oder dass sich erst die Rückkehr in unterschiedlicher Weise als authentisch erweist? Punkt 2. Juden, Christen und Muslime haben auch eine gemeinsame Geschichte. A. Kann man sich aus dieser Geschichte heraushalten und den jeweils anderen Religionsgemeinschaften für Krieg, Tod, Verderben verantwortlich machen? Eine mehr als diffizile Angelegenheit wäre es, diesen Geschichtsbegriff zu entfalten. Wäre, so Levinas, das Erwarten des Messias die Geschichte selbst, eine solche, die eine Gemeinschaft der Gerechten zum Ziel hat, die über das Judentum hinausreicht, ohne die Unterschiede zu nivellieren? Es ist wohl eine Ethik als erste Philosophie, eine der Gerechtigkeit. Das Spezifische des Judentums ereignet sich, sagt Levinas, im Spannungsfeld von Universalismus und Partikularem. Ein Schöpfergott, der alle Menschen erschuf. Auf diese schwierige Fragestellung werden unterschiedlichste Antworten gegeben. Wir kennen sie alle, sie sind teilweise logisch korrekt und teilweise sind sie moralisch inkorrekt und Fluchtargumente und so weiter und so weiter, wenn man dann versucht, also weiter nachzubohren. Der schlimmste Fall dieser Sache wäre, wenn man es zum Beispiel mit der Frage stellt, waren es Christen, die, obwohl als solche getauft, Nationalsozialisten waren? Oder weiters, waren es Christen, die jenes Denken und jene Machtstrukturen begünstigten und rechtfertigen, die dem nationalsozialistischen Antisemitismus den Boden bereitet haben? Oder D, wenn man Juden, Christen, Muslime kritisiert, geschieht dies an dem, was sie jeweils als die reine Form eines spezifischen Glaubens definieren, an seiner korrumpierten Form, an jeweils echten und authentischem Inhalt, das in den anderen Glaubenshaltungen erst zu entfalten wäre oder zu beseitigen wäre, zu reinigen und so weiter und so weiter. Ich sage es kurz, das Christentum hat sich kaum durchgesetzt, auch nicht der Monotheismus. Ein Bestreben nach Totalität, nach allem und nichts sucht uns heim. Und alles, was uns an dieser Totalität, an diesem Allen und Nichts und so weiter hindert, wird einfach beseitigt oder einem Opfer anheingegeben, das keine sein darf, wie du jetzt vorhin bemerkt hast. Doch sowohl dieses Monos als auch der Theos ist nach Levinas völlig anders zu denken. Es ist jenes einer Ethik, einer ersten Philosophie, einer Nacktheit, in der uns der andere begegnet. Weniger eines »Du sollst nicht morden«, sondern eher eines »Du wirst nicht töten«, einer Zuversicht, dass dem totalitären Einhalt geboten wird. Punkt 3. Wer ist wahrer Christ, wahrer Moslem, wahrer Jude? Es gibt keinen Maßstab der Hypokrisie, eigentlich nicht, aber eigentlich klingt wieder nach Heideggers Jargon der Eigentlichkeit, den ich gerade vermeiden wollte, aber das Thema verleitet einen einfach dazu. Auch keiner der Sehnsucht nach absoluten Werten, die uns heimsucht. Keiner, der es erlaubt, zu urteilen, ohne selbst einem Verdikt zu verfallen. Ein Urteil ist stets ein, wie Hölderlin meint, ein Urteil mit Bindestrich, dem kein Ur-Ganzes entspricht. Wir sind keine Heiligen, die anderen nicht Sünder. Wir sind nicht aufgeklärt, die anderen nicht im Dunkel. Und die kritische Exegese, von der man aus christlicher Sicht einfach so von der man so beeindruckt ist und die unser Denken auch mitgeprägt hat. Die kritische Exegese jeder Heiligen Schrift ist, solange sie nicht die soziale Botschaft der Propheten, welcher Herkunft auch immer, wenn sie die soziale Botschaft der Propheten vehement einfordert, wenn sie das nicht tut, ist sie den Fundamentalisten gegenüber machtlos. Auch wenn sie diesen militärisch in die Schranken weisen will. Die Waffenhändler reiben sich die Hände, sie schaffen ja alle Arbeitsplätze aller Orten, sagen sie, und nicken den Sonntagspredigern aufmerksam zu. Auch mir wahrscheinlich. Und positiv formuliert, ein authentischer, was auch immer das bedeuten möge, ein wahrer Glaubensinhalt ist ein Beitrag einer Kultur, einer Gemeinschaft für alle Menschen, die diesen in ihre Tradition übernehmen. Wir wissen, das Judentum missioniert nicht, sucht keine Proselyten. Das erinnert uns Christen, mich als Christen, schmerzlich auch an die Auseinandersetzung um die wahre christliche Mission. Wir kennen sie. Soll die christliche Mission ihre Inhalte anpassen? Soll sie kompromisslos unterwerfen? Wie es in Lateinamerika geschehen ist zum Beispiel? Aber das ist wiederum kein Beispiel. Es hat einfach zu viele Menschenopfer gegeben, um in diesem Zusammenhang noch von einem Beispiel reden zu können. Eine äußerst sensible Grenze wäre auch die Selbstkritik der monotheistischen Religionen. Sie sind alles andere als ein Vehikel, das der Kritik durch die andersgläubigen monotheistischen Mitbrüder zu Diensten steht. Jüdische Witze dürfen nur Juden machen. Es sei denn, diese Selbstkritik beziehe sich denn auf eine, die sich in einem Friedensprozess auf eine gemeinsame Heils- und Unheilsgeschichte hin artikuliert. Heißt das, dass man sich jeden Urteils über seine Glaubensbrüder enthalten soll? Und auf welcher Basis soll dies geschehen? Sind es internationale Rechtsgepflogenheiten, auf die man sich berufen kann, bei denen man es beruhen lassen muss? Einen riskanten Satz gibt es bei Derrida zu lesen. Man muss sich undemokratischer Methoden bedienen, um die Demokratie zu schützen. Aber wie weit dürfen diese gehen? Diese notwendige Frage drängt sich auf, ehe man zum Tagesgeschehen übergeht. Wie gehen Religionsgemeinschaften mit ihren vermeintlichen Verrätern und Dissidenten um? Und wie sieht ihr Verhältnis zu staatlicher Ordnung aus, zu Theokratie, zu klarer Trennung von Religion und Staat? Wenn wir von Juden, Christen, Muslimen sprechen, was verstehen wir darunter? Eine Frage, die unmittelbar mit dem Holocaust zusammenhängt. Levinas erwähnt einmal, das Etikett Jude wird von Nationalsozialisten verliehen. Wer Jude ist, bestimmt der Mächtige, der einfach so die verschlimmerte Form von dem, was der ehemalige Wiener Bürgermeister Lueger behauptet hat, wer Jude ist, das bestimme ich. Ist es der Monotheismus, der in konsequenter Weise zu hegemonialen Bestrebungen führt, zum Kapitalismus unserer Tage? Das kann man auch bei Derrida nachlesen. B. Ist es der Atheismus, die Vernunftreligion oder aber eine wie auch immer zu denkender Humanismus, der die wahren Elemente einer Religion, einer Geschichte herausgreift, um eine gerechtere Welt zu gestalten? Inwieweit ist, um an die Säkularisierungsdebatte zu erinnern, inwieweit ist es möglich, sich von Traditionen zu befreien, sie als solche zu verstehen, ohne in ihnen aufzugehen und das Neue zu begreifen, das sich ankündigt, das schon da ist, nur mehr nach Akzeptanz sucht? Und C, wie wäre nach Hans Küng ein gemeinsames Weltethos zu denken, das unterschiedlichsten Kulturen, Traditionen und Ansprüchen eine friedliche Koexistenz gewährleisten könnte? Und D, wie vermengen sich diese historischen und mit ihnen auch solche religiöser Provenienz? In welchen Schattierungen, Abweichungen etc. auch immer mit den Problemen der Globalisierung? Wie sind solche Überschneidungen und Reibungspunkte zu denken? Ist religiöser Fundamentalismus als eine Reaktion auf eben diese Nivellierungen zu begreifen? E. Diese Globalisierung, sie ist auch eine Ökonomie des Todes, die sich auf jedem Preiszettel eines Kleidungsstückes ablesen lässt. F. Die Diskussion um die Gültigkeit sozioökonomischer Thesen angesichts zunehmender Radikalität ist billig, solange diese Unrechtsverhältnisse bestehen, die einen Großteil der Erdbevölkerung in einem Armenhaus gefangen hält. Punkt 4. Warum erregt uns Israel heute? Wir müssen konkreter werden. Nicht nur nach Auschwitz sind Gedichte barbarisch, auch nach Treblinka, nach Majdanek, nach all jenen, deren Namen nicht ausgelöscht werden. Und auch nach dem Schicksal der jüdischen Nachbarn meiner Familie. Ich habe eben in der Burggasse versucht, diese gemeinsame Geschichte mit einer Enkelin dieser jüdischen Nachbarn nachzuzeichnen. Und dies war für uns keine private, belanglose Angelegenheit, auch keine exemplarische, zeichenhafte, sondern eine sehr persönliche. Die Zeit heilt vielleicht Wunden, aber nie und nimmer lässt die Narben verschwinden. Wenn man aus Judenburg kommt, sich einzig und allein der Geschichte der Auseinandersetzung um diesen Ortsnamen zuwendet, kann man Schlüsse ziehen, die dort viele viel zu wenig akzeptieren wollen. Auf meine Fragen an die Angehörigen der Kriegsgenerationen bekam ich, sprach man den Holocaust an, Folgendes zu hören. Ich will es nicht wiederholen, es ist das Übliche. Aber was in meinen Augen noch viel erschütternder ist folgende Tatsache. Kein einziges Mal erzählte man mir, dass sie von einem Überlebenden der Konzentrationslager erfahren hätten, was dort wirklich geschehen ist. In Judenburg lebten nach 1945 jahrelang in einem Lager für Displaced Persons, das die Engländer errichtet hatten, mehrere tausend befreite Juden und Zwangsarbeiter, die sich selbstverständlich in der Stadt frei bewegen konnten. Nicht alle hätten alles gewusst. Verblendung und Terror, Denunziation, man kann es erahnen, wenn man beobachtet, wie Menschen, um ein kleines Privileg zu erhalten, bereit sind, ihre Seelen zu verkaufen. Und die Studien zum autoritären Charakter, haben sie wirklich ihre Aktualität eingebüßt? Wie verhält es sich mit den Mechanismen von Feindbildern? Wir haben das ohnehin schon gehört heute, ich will das nicht wiederholen, von Projektionen, die sich gerade im Antisemitismus ablesen lassen. Die Gefahr ist groß, dass man von einer scheinbar abgenutzten pädagogischen Maßnahme in die andere fällt, angesichts dessen, dass nicht-jüdische Jugendliche aus der Geschichte lernen sollen. Dies ist vielleicht ein Anlass, um von der Banalität des Bösen zu sprechen, dass man klettert, des Personenhaften beraubt. Auch dies ist ein Aspekt des Verbrechens, dass man es, auch das ist die Ideologie, dadurch verhüllen will, indem man es in eine mörderische Allgemeinheit erheben will. Wo sich das eine Unvorstellbare einer grauenhaften Zahl in ein vorgegeben lethargisches vieler Nichtjuden von heute begibt. Um es mit Freud zu sagen, der Thanatos hat ein Nahverhältnis zur Wiederholung. Und der Affektbetrag in einer Erregung abgeführt wird, die sich am Israel von heute festmacht. Oder aber dieser Affektbetrag nicht einmal mehr am Beispiel Israel sichtbar wird. Der Antisemitismus in der Allgemeinheit eines fremden Hasses aufgeht, der sich noch punktuell entlädt. Diffuses Unbehagen, das angesichts der Katastrophenbilder, die mit unheimlicher Geschwindigkeit auf uns zukommen, die Fluchtwelten entstehen lässt, auch das Sakrale, wie es Levinas vom Heiligen trennt, und die das Feuilleton als Wurzel des Unpolitischen denunziert. und das Israel heute? Macht sich Israel selbst zum Ghetto, wenn man der Friedensbewegung bis now keine Unterstützung zuteil werden lässt? Ist man deswegen Antizionist? Bestimmt ließe sich sagen, dass die Sicherheitsbedürfnisse der einen den Terror der anderen in die Hände spielen. Gerade wenn man überzeugt ist, dass man von der Position eines, der nicht alltäglich dieser Angst ausgesetzt ist, nicht einmal ansatzweise die Berechtigung hat, ein Urteil zu fällen. Aber man kann dennoch etwas feststellen. Und zwar dies, dass Gottlob nicht die ganze politische Realität darstellt. Welche unbarmherzige Dialektik von Schuld und Vergeltung finden wir da vor, die gerade den Frieden nicht ins Werk setzt? Was außerhalb jeder Einmischung vielleicht in innerisraelische Angelegenheit gesagt werden muss, ist dieses. Dass vielleicht die Siedlungspolitik ihr Ende nehmen soll? Ein verhängnisvoller Begriff von Lernprozess scheint nach wie vor sein Unwesen zu treiben. Was treibt die Regierung Israels dazu, hört man, sich so zu den Palästinensern zu verhalten? Haben sie aus der Zeit ihrer Verfolgung keine Lehren gezogen, so als ob die Welt ein Blutgerüst göttlicher Prüfung wäre? Levinas meint, das gelobte Land ist nie und nimmer Besitz. Die Erwählung Israels ist eine Berufung zur Verantwortung, gerade für den Nichtjuden, gleich ob er Brosch oder Proscher ist, der Nahe oder der Nächste. Er sagt uns auch, wie wir die Existenz des Staates Israel sehen sollten. Einen Widerstreit gibt es zwischen jenen, die nach dem Staat streben, um der Gerechtigkeit willen, und solchen, die nach der Gerechtigkeit streben, um den Fortbestand des Staates zu sichern. Viel mehr gilt es noch zu sagen, aber in diesem Rahmen muss ich mich natürlich auf kurze Hinweise beschränken. Keine Religion, kein Staatswesen gibt es, das eine Frühgeschichte so selbstkritisch und schonungslos darstellt, wie wir es in den Geschichtsbüchern Israels lesen können. Zumindest für uns Christen besagt das, um eine Conclusio zu vermeiden, wie Levinas auch meint, Folgendes. Antisemitismus ist und war auch immer Selbstzerstörung des Christentums. Doch für mich gilt es, für mich als Nichtjuden zu erkennen, dass man nicht dabei stehen bleiben darf, kein Antisemit zu sein, um ihn auch in seiner dialektischen Umkehr zu überwinden und damit auch die Gleichgültigkeit angesichts des Antisemitismus derjenigen, die meinen, dass diese Geschichte zu den Akten gelegt werden könne. Israel ist, so meint Maurice Blanchot in einem Brief an Emmanuel Levinas, die Verletzlichkeit selbst. So wehrhaft sich diese auch geben mag, so wehrhaft sich diese auch geben muss. Danke. Predigtstil. Vielen herzlichen Dank für die Predigt. Ich dachte immer, du bist Theologe und nicht Pfarrer. Aber offenbar. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, bevor wir mit dem Publikum diskutieren, noch eine kurze Binnendiskussion. Schauen wir mal, ob es was gibt, hier oben zu diskutieren zwischen uns dreien. Also ich muss das nicht haben. Es hat ja relativ lang gedauert. Ja, bevor wir, nachdem wir doch recht lange geredet haben, von mir aus können wir das gerne auch gleich ins Publikum geben, weil es erfahrungsgemäß ja doch Bedürfnis nach Nachfragen und Einwänden gibt. Sehr gerne. Ich möchte aber vorher noch etwas sagen aufgrund einer Erfahrung, die mir mitgeteilt wurde in einer anderen Veranstaltung. Nachdem Israel ja tatsächlich erregt, auch im Vorfeld dieser Veranstaltung, möchte ich ganz streng darauf hinweisen, bitte maximal 2 Minuten, keine Co-Referate. Wenn jemand die 2-Minuten-Grenze überschreitet, erlaube ich es mir, das Mikrofon abschalten zu lassen. Ich denke, das ist gar nicht notwendig, es zu sagen, aber wir sind sozusagen gebrannte Kinder. Da gab es massive Vorkommnisse. Bitte sehr. Also, mal da. Ich werde schnell reden, dass es geht. Es ist 1989 der Sozialminister Dahlinger in Österreich ermordet worden. Das Geld dafür ist gesammelt worden, wahrscheinlich in ganz Europa, ganz ehrlich, in einer einzigen Familie gelandet. Die haben das allein durchgezogen, dieses Unternehmen. Dr. Anton Würzel, damals seit 10 Jahren Ministerialrat im Handelsministerium, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg von den Nazis als Killer aufgebaut worden. 1958 ist eine DC-3 abgestürzt worden, da war er dabei. Vorher schon hat er den Proksch, den Androsch und so weiter, das war eine Bande in der russischen Besatzungszone in Floridsdorf, Die haben da verschiedene Sachen draht, denen es aufgefallen, die hat er dann den Sozius hineingeschoben, auch in die eigene Familie hineingebracht, in die Familie seiner Frau. Und dann hat er, dann war das der Nittl, den Nittl, der war auch dabei, den hat er auch mit umgebracht. Nicht Abu Nidal und der Gaddafi, das hat der Kreisky dann kurz nachher den Gaddafi eingeladen, damit er zeigt. Und dann 1989 hat er, weil der andere war der Sokol, das war der Freund von dem Vorarlberger Fluglinie, hat er den Alfred Dallinger umgebracht. Und das sind genau diese Leute, das ist eine einzige Familie, danach haben sich natürlich andere angehängt. Leitner, also die Nobelschneiderin Leitner ist die Schwägerin und die Sokol. Ich bin letzter Satz. Und diese Sokol, die Leitner war der Salon, wo die ganzen Verbrecher schon jahrelang beieinander waren. Und das waren ungefähr ein Rahmen von 100 Milliarden, nur diese fünf Leute verwandt kassiert haben. Und diese Leitner wird jetzt unterstützt vom Raiffeisen Konrad, der baut jetzt in Kroatien, hat eine Insel gekauft und dann Flughafen. Okay, der letzte Satz ist schon zu Ende. Dankeschön für das Statement. Darf ich? Danke sehr. Bitte um die nächste Frage. Ich habe eine Frage für den Professor aus Deutschland, wenn es geht, bitte, und zwar über die Antisemitismusgründer. Sie haben über Antisemitisten und Antizionisten geredet, wo die sind, wie viel die sind, aber Sie können ein bisschen mehr über die Gründer. Könnte Politik, Religion, Militär und Wirtschaftspolitik eine Rolle gespielt haben? Oder was haben wirklich die Juden gemacht? Weil die Ritual- und Naturhass hat mir nicht ganz überzeugt. Dankeschön. Ich muss ein bisschen zurückfragen, weil ich es nicht ganz verstanden habe, die Frage. Sie wollen wissen, warum es Antisemitismus und Antizionismus gibt, oder? Meinen Sie schon, dass tatsächlich so, wie ich das jetzt fürchte, ich verstehe, ob die Juden nicht vielleicht doch tatsächlich was gemacht haben, dass es gute Gründe für den Antisemitismus gibt, oder verstehe ich das falsch? Schauen Sie, ich habe den Vortrag unter anderem aus solchen Gründen, nachdem ich das ja nicht zum ersten Mal mache, damit eingeleitet, dass ich eine Kritik des Antisemitismus nicht und niemals mit Juden und Jüdinnen, mit dem Judentum oder mit dem jüdischen Staat beschäftigt. Darum geht es nämlich im Antisemitismus gar nicht. Der Antisemitismus bezieht sich auf das Bild von Juden und Jüdinnen, vom Judentum, vom jüdischen Staat, das die Antisemiten sich quasi selber geschaffen haben. Das, was in der Realität passiert, ja, wenn es überhaupt noch einen Bezug auf diese Realität gibt, benutzen Antisemiten und Antisemitinnen nur quasi zur Illustration ihres Wahns. Man muss über diesen Wahn reden, man muss über die Projektionen reden, die im Antisemitismus zum Ausdruck kommen. Und man kann nicht diese letzten Endes selber antisemitische Frage stellen, naja, liegt es nicht vielleicht doch an den Juden? Das wird genau damit suggeriert, man kennt das ja schon sehr lange, wenn aber gesagt wird, ja Leute, die seit Tausenden von Jahren gehasst werden, irgendwas muss da ja dann doch dran sein an diesem Hass. Ja? Da erklärt sich der Antisemitismus aus sich selber heraus quasi. Ja? Also das sind sozusagen antisemitische Begründungen für den Antisemitismus. Ich kann mich da im Prinzip nur wiederholen, weil ich versucht habe, das in sehr knappen Worten ja eigentlich absichtlich einleitend in meinem Statement schon zu sagen. Es geht darum, sich über die psychischen Bedürfnisse, über diese Projektionsleistung der Antisemiten Rechenschaft abzulegen. Ja, da kann man irgendwie letzten Endes auch nicht das irgendwie erklären, weil das immer auch in Richtung einer Rationalisierung geht. Man muss versuchen, dieses Bewusstsein der Antisemiten quasi ideologiekritisch zu dechiffrieren. Das heißt, man muss über die psychischen Bedürfnisse und das Bewusstsein der Antisemiten reden und man muss über die Gesellschaft reden oder die Gesellschaften, aus denen heraus dieser Antisemitismus immer wieder resultiert. Das geht in eine ganz andere Richtung als auf die Sie, glaube ich, hinaus wollten. In Bezug auf Israel wird das natürlich noch deutlicher. Ich greife das einfach nur gleich auf, weil das ja vielleicht dann von allgemeinerem Interesse ist. Ich glaube, an dem Punkt, den Sama dann auch immer wieder erwähnt hat, den er auch zitiert hat aus diesem Wikipedia-Artikel war das, glaube ich, da sind wir an so einem Kernproblem, weil das wahnsinnig weit verbreitet ist. Diese Vorstellung, im Nahen Osten war alles Friede, Freude, Eierkuchen, Juden, Christen und Moslems haben alle wunderbar miteinander gelebt und dann kamen die Zionisten, dann kam die israelische Staatsgründung und dann wurde alles alles ganz schlimm. Und dann wird also der Antisemitismus aus der Staatsgründung Israels erklärt. Und da ist man wirklich an einem Knackpunkt der Diskussion über den Nahen Osten. Dort wird also unterstellt, dass quasi der Zionismus, dass die Existenz Israels der Grund für den Antisemitismus ist. Und natürlich ist es in Wirklichkeit genau umgekehrt. Die Art und Weise, wie der Nahostkonflikt aussieht, auch sehr viel von dem, was 1948 passiert ist, mit den Vertreibungen, wo man dann übrigens auch nochmal über Begriffe wie Massaker und Kriegsverbrechen vielleicht reden müsste, aber wie das im Einzelnen abgelaufen ist, ist natürlich bereits ein Resultat des Antisemitismus, der lange vor der israelischen Staatsgründung in dieser Region existiert hat. Also zum Beispiel die Ereignisse aus den 20er und 30er Jahren, die dort stattgefunden haben, die bereits was damit zu tun gehabt haben. Schauen Sie, ich habe ein Mikrofon und Sie nicht, und deswegen ist das relativ eindeutig, wer besser zu hören ist, obwohl Sie ausgesprochen laut reden. Ja. Worauf ich hinaus wollte, waren die Ereignisse in den 20er und 30er Jahren, wo es bereits einen weit verbreiteten Antisemitismus gegeben hat. Es ist zu Recht von dir auch nochmal diese zentrale Rolle des Mufti von Jerusalem erwähnt worden. Ja. Wie soll man dessen radikalen Vernichtungsantisemitismus, ja, der sich in so gut wie keinem Punkt von dem Antisemitismus der Nazis unterscheidet, wie soll man den mit der israelischen Staatsgründung erklären, die erst 1948 bekanntlich stattgefunden hat? Ja. Soweit ist man. Darf ich, bevor wir weiter diskutieren, darum bitten, dass wir einander nicht unterbrechen. Wenn jemand dran ist, soll er reden, sonst nicht. Wenn jemand es nicht einhält, würde ich ihn bitten, den Saal zu verlassen. Soweit ich das jetzt wahrgenommen habe, war, glaube ich, der Herr hier vorne dran. Und dann. Dankeschön. Eigentlich geht es auf die Frage des Herrn ein bisschen zurück. Und da wollte ich Ihnen eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, soweit ich mich erinnern kann, hat der Sigmund Freud einmal erwähnt, beginnend mit ungefähr, die Christen sind schlecht getauft oder was, dass die ganze Bibel an und für sich von Juden geschrieben und über Juden handelt. Und dass das ein psychologisches Problem sein kann. Und weil Sie also von Persien respektive, also da gesprochen haben, vom Jahr 717, wenn ich mich richtig erinnere, da war ja der Islam ja auch noch nicht so alt. Mhm. Und hat genau das gleiche Problem gehabt, dass daneben die Juden als Erste mit einem Gott die gleiche Position wie also der Sigmund Freud den Christen und der Bibel gegenübergestellt hat. Kann das nicht auch ein auslösendes Moment der Vergangenheit gewesen sein, immer wiederum gegen die Gottesmörder oder gegen also jemanden, der einem voraus gewesen ist, in der Sicht des einen Gottes gewesen sein? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es in der Frage darum, zunächst einmal über die Hintergründe der Judenfeindlichkeit im Islam und ob es da eine Analogie gibt zu dem, was der Freud über die Beziehung zwischen Christen und Juden sagt. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage gern was dazu, möchte aber nur darauf aufmerksam machen, dass Gerhard Hammerschmidt sowohl ein sehr, sehr guter Kenner der Psychoanalyse ist, also er kennt sich besser aus, als auch eben Theologe, also dass er vielleicht auch dann was dazu sagen will. Aber nachdem Sie mich angesprochen haben, fange ich mal. Wenn du möchtest. Ja, gerne. Nein, ich will mich da. Und da hat kommt einem dieses Urvertrauen und Urmisstrauen, das von ihm da eigentlich kommt. Und da sehe ich auch irgendwie ein gewisses Urmisstrauen dieser späteren Religionen, vielleicht sage ich auch nie. Auf die Vorgänger. Ja, also ich bin jetzt weder Islamexperte noch Religionswissenschaftler, aber spontan würde ich sagen, ja, es gibt ja immer wieder diese Figur der sozusagen Vorgängerreligion, die mitunter die neuere Religion verfolgt. Ja, und dann gleichzeitig auch umgekehrt die Klage der neuen Religion, korrigiere mich dann, über eben im Fall des traditionellen Christentums dieser Begriff des Gottesmordes, nicht, dass Christus umgebracht wurde von den Juden. Was den Islam betrifft, soweit ich es weiß, vielleicht gibt es andere, die darüber kompetenter reden können, hat Muhammad ja sehr vieles übernommen aus dem Judentum, und es gab zum Beispiel auch die Erwartung, als er von Mekka nach Medina ging, dass diese jüdischen Stämme in Medina beispielsweise, dass sie sich dem Islam anschließen, was meines Wissens zum Großteil nicht passiert ist, zum Teil denke ich schon, und das hat eine Enttäuschung auch hervorgerufen bei Muhammad. Also da gab es einiges an Ambivalenzen, würde ich mal sagen, in dieser Beziehung. Grundsätzlich würde ich mal sagen, und das habe ich mal bei Stefan Kriegert aufgeschnappt, und dem stimme ich auch zu, dass diese alten Geschichten, sei es das, was im Koran steht, was in den Hadithen ist, was in der Sunna ist, was in der Geschichte passiert ist, zwar interessant und wichtig ist, aber vor allem dann interessant ist, wenn in der Moderne, also im modernen Islam, daran angeknüpft wird. Weil sonst könnte man sagen, okay, das sind einfach alte Texte, die niemand mehr interessiert. Ja. Aber es gibt da tatsächlich Kontinuitäten zwischen dem traditionellen Judenhass im islamischen Bereich und dem modernen politischen Islam und dem Antisemitismus im modernen politischen Islam. Vielleicht willst du noch was zum Theologischen. Nein, es ist schwierig. Also. Das hat im Prinzip eh schon alles gesagt. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, Freud spricht auch also davon, dass sich Aggressionen, Fremdenhass und so weiter, gerade bei solchen Ereignissen abspielt, also bei Volksgruppen oder wie auch immer, wenn die Unterschiede so klein sind. Wenn die Verwandtschaft so groß ist, also man erlebt das in Europa zwischen Serben und Kroaten, die ich traue mir gar nicht sagen, also ob es das Serbo-Kroatische überhaupt noch gibt, aber sie verstehen und sich untereinander einfach ohne Problem. Ist es zwischen Juden und Palästinensern ist das Gleiche, das sind Cousins. Die Spanier können die Portugiesen nicht ausstehen und umgekehrt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich manchmal was sehr Verhängnisvolles. Dass sich natürlich also auf diese ganzen ideologischen oder Glaubensauseinandersetzungen noch draufsetzt. Es ist einfach so ein Bedürfnis, sich zu unterscheiden. Es ist das Problem einfach, dass man sich einfach mit aller Gewalt unterscheiden muss. Meine Frage gilt ebenfalls Sama Mani. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass Sie Ihr Problem sozusagen so lebhaft mit uns geteilt haben. Das hat mich sehr interessiert und fand ich wirklich sehr spannend. Ich kann mich aber des Gedankens nicht erwehren, dass morgen es bei dem Treffen mit U auch einen anderen Ausgang geben könnte, nämlich den, dass, und das sage ich jetzt aus all dem, was ich jemals mir angeeignet habe und glaube verstanden zu haben, dass Daniel Barbaum, Slavoj Žižek und, wenn es um das Opfer geht, auch Jacques Lacan eigentlich immer Unrecht haben. Und dass es deswegen die falsche Antwort ist, zu der sie gekommen sind, und dass es vielleicht doch etwas mit einer Reflexion dieses ersten Gedankens des philosemitischen Reflexes zu tun haben könnte, mehr als dieser anderen Erklärung so. Okay. Wer hätte da die richtige Antwort? Ja, das war ja schon. Sie haben ja schon eine Antwort gegeben, also soweit ich schon. Ja, die Antwort war Philosemitismus. Also, nämlich als. Danke. Die Antwort war sozusagen, all das, was ich gesagt habe, was ich nicht wiederholen möchte, wäre die falsche Antwort. Und die richtige Antwort wäre einfach Philosemitismus. Dann würde sich aber, also zwei Dinge, zum einen zu diesem persönlichen Problem. Ich gehe mal davon aus, dass es keine persönlichen Probleme gibt, die nur persönliche Probleme sind, sondern alles Persönliche ist für mich politisch. Das ist auch unter anderem deshalb interessant, weil es gibt ja diese ewige und sehr langweilige Diskussion, ob Psychoanalyse zum Beispiel anwendbar sei auf Gesellschaftstheorie. Ich denke, das ist die falsche Frage, denn Psychoanalyse, die Psyche ist immer schon ein gesellschaftliches Phänomen. Ja? Und zu sagen, jetzt, aha, da haben wir jetzt in der Psychoanalyse einen individualpsychologischen Zugang, den tun wir jetzt anwenden auf die Gesellschaft, finde ich, ist falsch. Insofern ist dieses mein scheinbar ganz persönliches und sehr idiosynkratisches Problem meiner Meinung nach ein sehr politisches und, wie ich auch schon sagte, haben dieses Problem viele. Mit der Antwort Philosemitismus stehen wir erst vor weiteren Fragen, denn man könnte dann genau sagen, ja, woher kommt denn der Philosemitismus? Und dann sind wir eigentlich wieder relativ am Anfang des Textes, soweit ich das verstehe. Aber natürlich, was ich hier Ihnen vorgetragen habe, war wirklich es ist teilweise fiktiv, aber es ist teilweise wirklich so eine gedankliche Auseinandersetzung, eine Reise, die zunächst einmal vor allem Fragen stellt. Also die Antworten will ich natürlich nicht als sakrosankt gelten lassen. Okay, der Herr daneben, wollten Sie was? Nein, dann habe ich sie. Aber dann war noch die Dame mit den schwarzen Haaren neben dem Herrn mit der Brille, wenn ich es richtig, oder? Oder dahin? Also da in der Gegend war. Oder bitte tun Sie noch einmal sich melden, weil es, hinter Ihnen ist der eine Herr. Also ich habe eine Anmerkung an das Publikum wegen des Vortrags von dem Herrn Stefan Kriegert. Also es stimmt meines Wissens nach nicht, dass die Nazis total antizionistisch von Anfang an waren. Bis 1939 gab es Abkommen mit Palästinensern und Juden in Palästina, die den Zionismus, also nicht den Zionismus, sondern die Auswanderung nach britisches Mandatsgebiet Palästina gefördert haben. Und erst ab 1939, seitdem sich Mohammed Amin al-Husseini zuerst an Mussolini und dann an die Nazis gewandt hatte, ist dieser Antizionismus dann auch mitgekommen, weil das für ihn nicht vertretbar war. Willst du wirklich? Ja. Das heißt natürlich nicht, dass die Nazis zionistisch waren. Worauf ich rekurriere, ist die Ideologie des Nationalsozialismus und am deutlichsten wird der Antizionismus, über dessen Charakter man dann allerdings auch noch reden müsste. Ich versuche gleich ein paar Worte zu sagen, weil sich das von heutigen antizionistischen Ausprägungen durchaus unterscheidet. Am einfachsten ist es, wenn Sie sich die Schriften von Alfred Rosenberg anschauen, sozusagen dem Chefphilosophen des Nationalsozialismus, der ein ganzes Buch gegen den staatsbildenden Zionismus geschrieben hat. Die Vorstellung, die sich im klassischen Antisemitismus auch im Nationalsozialistischen findet, ja, dass eine Aufspaltung vorgenommen wird, das ist angeklungen mit diesem spezifischen Antikapitalismus, nämlich beim Nazis ganz besonders deutlich zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Die Aufspaltung letzten Endes in Abstraktes und Konkretes, in irgendwie bodenständiges, positiv zu bewertendes, blutvolles und blutleeres, abstraktes, negatives, zerstörerisches, zersetzendes. Das findet sich wieder quasi bei der Einteilung von diversen Staatsmodellen, die dann jeweils auf die jeweilige Volk, auf die jeweilige, entweder schon existierende oder potenzielle Nation übertragen wird. Und so funktioniert dieser Antizionismus von Rosenberg, der sagt, die Juden sind aufgrund ihres Charakters überhaupt nicht dazu in der Lage, einen Staat zu gründen und eine echte Nation zu werden. Das ist heute aber durchaus anders. Also deswegen würde ich das fast lieber aufgreifen, um dann noch zu was Aktuellem etwas zu sagen. Dieser Vorwurf, da findet sich ein Echo von so in diesem klassischen linken oder linksradikalen oder linksrazikalen Antizionismus der 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein, was ich gemeint habe damit, dass es immer diesen Vorwurf gibt, das sei ein künstlicher Staat, das sei gar kein richtiger Staat. Ja? Das knüpft unbewusst natürlich, also das ist ja keine explizite Anknüpfung, durchaus an diese Vorstellung von Rosenberg an. Was wir aktuell haben, was wir heute haben, was ich versucht habe anhand von dem Beispiel von Judith Butler zu verdeutlichen, ist eigentlich ganz etwas anderes. Ne? Also mittlerweile sieht nun jeder, dass Juden und Jüdinnen offensichtlich in der Lage sind, einen Staat zu gründen. Dann hat man halt lange diese Strategie verfolgt, weil, ja, aber es ist ein künstlicher und es ist gar keine echte Nation. Aber heute ist es eigentlich anders. Im Rahmen von so einer diesem ganzen Gerede von einer postnationalen Konstellation, wie das bei Habermas irgendwie heißt, oder bei anderen Leuten, wo man also einen sehr abstrakten Antinationalismus proklamiert, wird genau das jetzt den Juden zum Vorwurf gemacht, dass sie einen Nationalstaat haben und dass sie stur, wie sie angeblich sind, daran festhalten, obwohl man doch mittlerweile irgendwie in so einem postnationalen Zeitalter sei und dieser Nationalstaat historisch doch eigentlich irgendwie bereits obsolet sei. Sie finden das zum Beispiel beim sehr prominenten, mittlerweile verstorbenen Historiker wie Tony Judd, der hat vor wenigen Jahren Israel erklärt, dass der Zionismus doch eindeutig ein Anachronismus sei. Ja? Und wenn man das zu Ende denkt, dann resultiert daraus natürlich ein geharnischter Angriff auf die israelische Existenz letzten Endes. Also weil ein Anachronismus muss letzten Endes irgendwann verschwinden. So, also da hat durchaus ein Wechsel stattgefunden, aber nichtsdestotrotz ist von der Ideologie her kann der Nationalsozialismus von seinem Wesen her sozusagen gar nicht anders sein als antizionistisch in diesem klassisch antisemitischen Sinne. Man könnte jetzt übrigens, aber vielleicht gibt es gibt noch eine Reihe von anderen Fragen, darum lasse ich das erstmal, aber reißt das zumindest noch kurz an. Man könnte natürlich auch nochmal darüber reden, was der Antizionismus in der ganz frühen Phase eigentlich bedeutet hat, weil es gab natürlich auch sowas wie eine innerjüdische Diskussion, wo antizionistische Positionen formuliert wurden, wo, glaube ich, kein Mensch auf die Idee käme, das irgendwie als antisemitisch zu bezeichnen. Nur, oder es gab auch eine linke Debatte oder auch eine linksradikale Debatte am Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem auch im Rahmen der Vorläufer der Oktoberrevolution, wo das in eine ganz andere Richtung geht. Aber das sind Sachen, die ich denke, die sind mit dem Nationalsozialismus dann einfach obsolet. Also die spielen, können eigentlich für die heutige Diskussion überhaupt keine Rolle mehr spielen. Es war dann noch ein Herr irgendwann, wenn es genau. Und dann. Ja, nachdem wir heute die historischen und psychoanalytischen Fallstricke aufgearbeitet haben, in die man sich als Österreicher begeben kann, wollte fragen, wie sich, nachdem wir uns dieser bewusst geworden sind, welche Einstellung die Referenten zur Tagespolitik oder nicht Tagespolitik, zur aktuellen Politik Israels haben, wie sie zu beispielsweise zur Zwei-Staaten-Lösung oder jetzt nicht Israel, sondern den Iran betreffend zu erneuten Sanktionen gegen den Iran stehen würden. Soll ich? Ja, ich hätte schon eine gewisse Sache, aber ich glaube, du musst mich dann einfach unterbrechen. Ich fange natürlich gleich. Ja. Na, vier, es sind nämlich mindestens zwei Fragen gewesen. Ich fange mit der letzten an. Ich bin selbstverständlich, das wurde in der Vorstellung durchaus zu Recht in dem Zusammenhang weggelassen, ich bin ja auch Teil des Bündnisses Stop the Bomb, das gegründet wurde, um scharfe und konsequente Sanktionen gegen das iranische Regime zu fordern. Und diese Forderung besteht selbstverständlich heute auch noch. Es hat sich nämlich überhaupt nichts Substanzielles im Iran geändert und es hat sich nichts Substanzielles daran geändert, wie man gegen das iranische Regime und insbesondere gegen das iranische Nuklearwaffenprogramm vorgehen müsste. Es bräuchte endlich ernsthafte und konsequente Sanktionen, mindestens gegen dieses Regime. Und das, was im Augenblick aktuell stattfindet, nämlich dass diese Sanktionen bereits zurückgeschraubt werden, obwohl das iranische Regime in keinem entscheidenden Punkt irgendwie einen Kurswechsel vollzogen hat, ist eine perspektivisch womöglich katastrophale Entwicklung, die sich da im Augenblick abzeichnet. Zwei-Staaten-Lösung, also da müsste man quasi neue Vorträge halten, eine neue Diskussion anfangen. Es ist erstmal auch vollkommen unerheblich, wie wir da als Referenten zu stehen, ne, nachdem wir da gar nicht viel mitzureden haben. Ich fand das eigentlich sehr gut, diese Diskussion so zu benennen, wie du sie benannt hast, weil nämlich ziemlich klar ist, dass man in Österreich und Deutschland wirklich erstmal darüber reden muss, wie über den Nahostkonflikt eigentlich geredet wird. Und in dem Zusammenhang könnte ich gerne was zur Zwei-Staaten-Lösung sagen. Die Art und Weise, bitten, unseren Referenten nicht zu unterbrechen. Sowohl wie über die Zwei-Staaten-Lösung geredet wird, als auch wie zum Beispiel über die Siedlungspolitik, die hier ja auch so in einem Nebensatz dann nur mal einmal kurz erwähnt wurde, geredet wird. Das muss man erstmal kritisieren. Es wird hier so getan, wiederum in den unterschiedlichsten politischen Richtungen, als wenn die Siedlungsfrage irgendwie der gordische Knoten des sogenannten Nahostkonfliktes ist. Und das ist schlicht und einfach falsch. Und das Gute am Nahen Osten ist, im Nahen Osten wissen das alle, einschließlich der Palästinenser, Hier wird so getan, als wenn Israel morgen aus welchen Gründen auch immer beschließen sollte, dass Juden und Jüdinnen also keine neuen Häuser mehr in dem Teil des dortigen Gebietes bauen, den manche Leute als Westbank und andere als Judäa und Samaria bezeichnen, dass das irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie den Nahostkonflikt lösen würde. Und das ist natürlich eine vollkommen absurde Vorstellung. Wenn man über eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen potenziellen Rückzug der israelischen Armee und großer Teile der israelischen Siedler aus dem Gebiet, was als Westbank irgendwie bezeichnet wird, redet, dann muss man halt darüber reden, was das alles bedeuten könnte. Und da müsste man über sehr viel mehr reden als das, was in der Regel in österreichischen und deutschen Zeitschriften steht. Ich glaube sogar, dass der Begriff Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen irreführend ist, weil man doch als erstes fragen müsste, wie soll denn in der aktuellen Situation, mit der aktuellen Konstellation und vor allem mit dem unglaublich weit verbreiteten Antisemitismus, der halt auch nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden wird, wie soll dadurch durch die Etablierung einfach einer zweiten Staatlichkeit eine Lösung herauskommen? Das Einzige, worum es im Augenblick im Nahen Osten meiner Meinung nach gehen kann, ist sowas wie eine bessere Verwaltung des Konfliktes, der dort existiert, die letzten Endes nur sowas bedeuten könnte, wenn die einigermaßen gelingt, sowas wie eine pragmatische Verwaltung des bestehenden Konfliktes, dass es sowas wie relative Sicherheit für Israel gibt und möglichst wenig Tote auf beiden Seiten. Ich glaube, dass es Augenauswischerei ist, wenn man durch die Gegend läuft und sagt, ja, man kann irgendwie mit 2-3 Schritten irgendwie den Nahostkonflikt lösen. Wenn ich schon gesagt habe, letzter Satz, dass die Siedlungsfrage nun wirklich nicht der gordische Knoten ist, ja, ist natürlich die Frage, ja, was ist denn der gordische Knoten? Der gordische Knoten ist vielleicht der falsche Begriff dafür. Der Kern dessen, was als Nahostkonflikt beschrieben wird, ist der Antisemitismus. Und deswegen muss man über den reden und nicht über irgendwelche angeblichen Vernachlässigungen. Darf ich Sie bitten, ruhig zu sein oder den Saal zu verlassen? Ja. Ja, soweit erstmal von. Ich nehme mal Ihre Frage. Sie waren halt so nett und haben uns alle drei gefragt, unter Anführungszeichen selber schuld. Ich nehme Ihre auf die Lösung und auf Praxis bezogene Frage zum Anlass, um zunächst an ein paar theoretischen Schrauben zu drehen, also um einiges auch loszuwerden auf der Theorieebene. Was meine beiden Co-Referenten verbunden hat, ich habe die ganze Zeit nachgedacht, wo sind vielleicht gemeinsame Punkte, wo ich dann bei der Binnendiskussion ansetzen kann, aber die hat eh nicht stattgefunden. Das war diese Geschichte mit Universalismus oder Universalität und Partikularität. Und du hast etwas gesagt, was mich auch sehr lange beschäftigt, dass die Juden, also sozusagen wer Jude ist, bestimmen die Nazis, brutal gesagt. Ja. Das heißt sozusagen eine negative Bestimmung des sozusagen der unter Anführungszeichen jüdischen Identität. Und ich würde einmal sagen, das ist das ist eine unvermeidliche Positionierung nach dem Holocaust, dass sozusagen jüdisch sein definiert ist, negativ, nicht im Sinn einer positiven, sei es biologisch-genetischen oder völkischen oder religiösen Identität, sondern eben aus dem, was, so wie der Adorno, also dieser berühmte Adornosche kategorische Imperativ, was selten mitzitiert wird, Adorno sagt, Hitler hat uns diesen Imperativ, also wörtlich, aufgezwungen. Ja, das heißt, das ist etwas, aber warum ich das jetzt erwähne, diese negative Bestimmung der Identität der Juden ist für mich auch eine Tür zur Universalität, weil das bedeutet eben, dass es nicht darum geht, um eine biologisch-genetische, um eine Volksgemeinschaft, und das würde schon, wenn wir das ernst nehmen würden, würde das sozusagen aus vielleicht auch zumindest theoretisch eine Perspektive bieten aus diesem Gegensatz universell und partikulär. Denn die Partikularität ist ja auch eine aufgezwungene, aber zugleich auch diese negative Bestimmung. Das heißt, das ist nicht sozusagen sehr überspitzt gesagt, das jüdische Volk jetzt nicht eine biologisch-genetisch angesehen werden soll. Ja. Und daraus entspringt für mich auch eine Universalität. Und Universalität ist für mich ein Grundbestandteil der Zivilisation. Ja, also es gibt, für mich ist eine Zivilisation heute, ist der Begriff Zivilisation nicht möglich ohne Universalität, weil eine Zivilisation, die sagt, nur diese Volksgemeinschaft oder nur diese Gruppe hat Rechte, die andere nicht, das ist barbarisch. Ja. Und insofern denke ich mir, natürlich ist Solidarität mit dem Ziel, mit dem deklarierten Ziel des Staates Israel, die Vernichtung abzuwehren. Ich glaube, das kann kein wirklich zivilisierter Mensch verweigern, diese Solidarität mit diesem Ziel. Aber, und das sagst du ja auch, soweit ich dich richtig verstehe, es gibt, um dieses Ziel zu erreichen, gibt es etwas ganz Konkretes. Im Unterschied zu den Juden, die sozusagen ein Phantasma sind, dieses Konkrete ist der Staat Israel, beziehungsweise die konkreten jeweiligen Handlungen, die ja sehr verschieden sein können von Phase zu Phase. Und natürlich kann man über diese einzelnen Handlungen und muss man auch über diese einzelnen Handlungen reden und fallweise auch kritisch reden, ohne dieses deklarierte Ziel ist sozusagen für mich nochmal auf einer anderen Ebene. Das ist, weil ich kann zum Beispiel, um einen Vergleich zu bringen, ich kann ein Künstlerkollektiv sein und sagen, wir gründen uns mit dem deklarierten Ziel, die und die künstlerischen Inhalten zu verwirklichen. Ja? Okay, das machen wir. Nach ein paar Jahren wächst sich das zu einer Organisation aus, mit einem Büro. Und dann hat diese Organisation als Struktur wieder ganz eigene Dynamiken und Ziele. Und die haben mit diesem deklarierten Ziel vielleicht viel zu tun, vielleicht weniger, phasenweise mehr, phasenweise weniger. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und das ist mir wichtig, wenn wir von Solidarität mit Israel reden. Mit dem Ziel kann ich mich völlig solidarisch erklären, also das Ziel, mit diesem deklarierten Ziel, die Vernichtung der Juden zu verhindern. Aber der Staat Israel, und ich glaube, das schreibst du auch sogar an einer Stelle in deinem Fetischbuch, hat auch nochmal andere Ziele als Staat. Also es kann nicht deckungsgleich sein, jede Handlung des Staates Israel mit diesem Ziel, das deklariert wurde. Dann gleich versuchen doch was drauf zu sagen. Es ist furchtbar schwierig, also, einen Trennstrich zu ziehen, den es von der Begrifflichkeit selbst oft gar nicht gibt und der nicht leicht anzuhaben ist. Es ist zwischen Fremd- und Selbstbestimmung. Also es taucht zum Beispiel sagen auf, also, okay, das ist auf der einen Seite der Nationalsozialisten diese entsetzliche Rassentheorie und so weiter und so weiter. Ja, das ist die eine Seite und es ist die andere Seite ist die, also wenn meine Mutter Jüdin war, bin ich Jude, bin ich ohne gefragt zu werden, ich kann natürlich jederzeit austreten, bin ich selber Angehöriger der jüdischen Glaubensgemeinschaft, das ist so. Es ist völlig heterogen und trotzdem ist es so, dass in der öffentlichen Debatte immer diese beiden Sphären einfach restlos vermischt werden. Und das ist das Fürchterliche dabei. Das ist, um für mich irgendwo einen Weg irgendwo in der ganzen Debatte zu finden, der gangbar ist. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist mit Levinas, ist es wirklich... Es klingt so naiv und einfach, erste Philosophie und Ethik und Unmittelbarkeit, noch vor jedem Dialog und so weiter, einfach der Anspruch, also ich bin da und du wirst mich nicht töten und so weiter. Das ist die eine Seite, die praktisch politische Seite, wo ich wirklich selbst Probleme habe, ist, weil ich das einfach nicht verstehe, ist, Wie sieht es in der israelischen Verfassung aus? Da bin ich zu wenig informiert. Es gibt keine. So schaut's aus. Nein, es muss eine geben, weil Palästinenser, ein Drittel, gibt es keine. Es gibt eine Reihe von Grundgesetzen, die als Art Verfassung behandelt werden. So ja, gesehen. Ja, aber genau genommen gibt es keine Verfassung und das ist mir durchaus wichtig, weil es nämlich, also es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen, weil die israelische Gesellschaft sich sehr schwer auf eine einigen könnte wahrscheinlich, aufgrund der zahlreichen inneren Widersprüche. Aber vor allem ist das es gibt keine wirklich, also keine Verfassung im Sinne wie das deutsche Grundgesetz oder so etwas, ja, in dem Sinne. Und es gibt auch keine festgelegten Grenzen. Und beides deutet darauf hin, dass das ein Country in the Making ist. Ja, der Staatswerdungsprozess Israels ist noch gar nicht abgeschlossen. Und das ist einer der Gründe übrigens für diese Anwesenheit von Gewalt, ja. Also Staatsgründungsprozesse sind immer und überall auf der Welt eine gewalttätige Sache, weil Staat bedeutet, man etabliert ein Gewaltmonopol, ne, was man absichern muss gegen andere. Und solange das nicht durchgesetzt ist, ist es vollkommen naheliegend, dass diese Gewalt viel offener zutage liegt, als das halt bei diesen ganzen oder bei den meisten europäischen Ländern irgendwie so ist. Die spalten dann quasi ihre eigene Gewaltsamkeit, die natürlich überall existent ist, historisch und nicht nur historisch, auch aktuell. Die spalten sie quasi ab und projizieren sie dann eben auf Israel. Aber zu den Sachen, die du auch vielleicht gesagt hast nochmal, weil das ja eher auch unmittelbar damit zusammenhängt. Also erstmal mit den, wer Jude ist oder nicht, das ist mir so ein bisschen egal. Vielleicht reden wir lieber über das, also tatsächlich über den Zionismus und das nationale Bewusstsein. Und da, es gibt von sehr frühen linken, linkssozialistischen Zionisten da sehr, wie ich finde, sehr angenehme und sehr klare und auch sehr treffsichere Aussagen. Bärbel Rochow zum Beispiel, der hat mal ganz klar die Grundlagen des Poale-Zionismus, des Arbeiterzionismus und so etwas geschrieben, wo er klipp und klar sagt, natürlich ist unser nationales Bewusstsein negativen Ursprungs. Da wird diese Negativität also in aller Deutlichkeit ausgesprochen. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass wenn dieses negativ begründete, negativ hergeleitete nationale Bewusstsein dann zu einer realen Nation wird, also ab 48 oder teilweise auch schon vorher, dass man natürlich nicht ständig versucht, in gewisser Weise auch irgendwelche anderen, also auch die israelische Nation hat dann ihre Gründungsmythen, ne, und man versucht eine permanent positive Definition dessen irgendwie zu beschreiben, was man hat. Die können sowohl säkular ausfallen, die können auch in letzter Zeit immer stärker religiös ausfallen. Das, wie ich finde, im besten Sinne künstliche an Israel, ist aber, dass die Negativität niemals verschwindet. Es gibt dieses Bewusstsein über diese Negativität, dass das immer eine Antwort auf den Antisemitismus bleibt. Und da ist dann die Frage mit diesem Verhältnis von, was ist das zionistische Ziel und wie wird es durchgesetzt? Man kann das aber natürlich dann auch nicht so aufspalten, wie das so, also vielleicht hast du das so nicht gemeint, aber ich kenne das aus anderen politischen Zusammenhängen, wo Leute nach 20 Jahren Diskussion dann endlich mal irgendwie sagen, ja gut, mit Israel bin ich jetzt solidarisch. Aber nie und nimmer mit der israelischen Armee. Und da denkt man sich halt, ja, was ist das denn? Also dann haben diese Leute vom Wesen des Staates nichts verstanden. Ne? Sind auch in der Regel schlechte linke Staatskritiker. Das geht nicht. Ne? Also das ist dann wirklich ein reines Lippenbekenntnis. Das ist reine Rhetorik. Der israelische Staat existiert nur, weil es die israelische Armee gibt. Wenn es die israelische Armee nicht gibt, ja, dann gibt es diesen Staat auch nicht. Und das weiß auch jeder. Ja, das ist ja kein Geheimnis irgendwie. Also selbst wenn man nur in Rudimenten die Geschichte irgendwie von 1948 bis heute kennt, weiß jeder, keine israelische Armee, kein Israel. Insofern ist das total albern, das dann so aufzuspalten und zu sagen, ja, mit Israel bin ich solidarisch. Ne? Es sind ja die Nachkommen der Überlebenden des Holocaust und so. Aber diese ganze Gewalt, die ist irgendwie nicht so gut. Ohne diese Gewalt ist die Verwirklichung des Zionismus nicht möglich. Jetzt ist es richtig, dass über diese Gewaltanwendung, die unmittelbar dem Ziel folgt, das zionistische Grundmotiv durchzusetzen, natürlich der israelische Staat alles mögliche andere auch noch macht, was andere Staaten halt auch so machen. Ne? Der Punkt ist nur, dass all das, also so, um es so klassisch materialistisch irgendwie zu sagen, Johannes Angioli hat das, glaube ich, mal versucht, so zusammenzufassen, die Aufgabe des Staates ist es, den objektiven Zwangscharakter der Reproduktion zu garantieren. Das macht jeder bürgerliche Staat, das ist seine Aufgabe. Der hat noch haufenweise andere Aufgaben, der muss Interessensgegensätze vereinheitlichen, der muss auch ein Repressionsapparat gegenüber seinen eigenen Bürgern sein und vor allem auch gerade aktuell in Israel gegen den auf seinem Territorium lebenden Nichtbürgern. Ja. Aber selbst all das ist in, also lauter Sachen, die einer materialistischen Kritik Anlass zu Kritik liefern, trotzdem sind all diese Sachen in Israel immer auf dieses Grundmotiv rückbezogen. Und das ist eben, wie du ja selber auch gesagt hast, eins, was außerhalb jeder Kritik zu stehen hat und ganz im Gegenteil halt Anlass für sowas wie eine emphatische Parteilichkeit zu sein hat. So, also deswegen, glaube ich, funktioniert diese Aufspaltung da so nicht ganz. Kurz noch, wir holen jetzt diese Binnendiskussion nach. Das muss ja aber auch noch loswerden. Und ein letzter Satz, weil du jetzt Adornos kategorischen Imperativ noch mit reingebracht hast. Du hast angefangen mit dem einzig schlechten Teil in diesem Imperativ, nämlich dass Hitler den Menschen diesen Imperativ aufgezwungen hat. Da hat ausnahmsweise Adorno schlecht formuliert, was nicht so seine Art ist. Das hätte natürlich heißen müssen, dass die deutsch-österreichische Volksgemeinschaft diesen kategorischen Imperativ einem aufgezwungen hat. Das war ja bekanntlich nicht nur Hitler. Das ändert aber nichts an der Grundkonstellation der negativen Bestimmung. Ja. Darum ging es mir, ja. Aber ich möchte schon noch... Gibt es eine Bestimmung, die das negative Element nicht in sich hält? Eben, ja, das ist... Das existiert nicht. okay, Hegel. Aber vielleicht kurz noch zu diesem Verhältnis israelischer Staat und diesem deklarierten Ziel, die Vernichtung abzuwehren oder zu verhindern. Was ich meinte, war nicht, okay, ich habe auch nicht gesagt, ich bin schon oder nicht solidarisch mit Israel. Ich sagte, ich bin mit diesem Ziel, natürlich wie jeder zivilisierte Mensch, die Vernichtung abzuwehren, hintanzuhalten, solidarisch. Wie das jetzt verwirklicht wird, das mag unvermeidlicherweise in diesem real existierenden Gebilde Israel sein, aber Ziele, deklarierte Ziele sind einfach, ich sage es mal ontologisch, also sozusagen eine andere Baustelle als Staaten oder Organisationen. Das sind einfach verschiedene Dinge. Und worum es mir ging, war jetzt nicht zu sagen, okay, mit Israel solidarisch ja, aber mit der Armee nein, sondern dass das gar nicht möglich ist, dass man, du hast ja gesagt, es geht nicht um, also dieses Wort Israel-Kritik ist ein Unwort, stimme ich dir zu, reden wir von einzelnen Handlungen in einzelnen Phasen der israelischen Regierung. Brechen wir es einmal konkreter runter. Und dann ist es ja gar nicht möglich, dass wer auch immer mit diesen ganz verschiedenen, und ich komme jetzt dann auch auf den Iran zurück, weil das die Frage war, mit diesen ganz verschiedenen Ansätzen, die auch natürlich innerhalb Israels sehr widersprüchlich sein können, solidarisch ist. Also insofern ist es ja gar nicht möglich, auf einer konkreteren Ebene, und da ist der Iran ein gutes Beispiel, wie sich Israel positioniert angesichts der Situation im Iran mit der ganzen Thematik Nuklearwaffen. Das ist natürlich eine Sache, wo es ganz verschiedene Zugänge gibt, weil zum Beispiel, es fängt schon mal damit an, dass wir alle nicht wirklich wissen, was im Iran abläuft. Ja, was hinter diesen, also da gibt es ja verschiedenste... Auch nicht. Wir wissen... ob zum Beispiel bis 2003, wie einige Geheimdienste sagten, die ein nukleares Programm hatten und dann danach nicht mehr, ob es ihnen nur darum geht. Sagen die Geheimdienste nicht. Okay, ich sage, wir wissen einfach nicht, was da passiert. Und aus israelischer Sicht, die reagieren, die müssen halt auf eine Situation der Ungewissheit reagieren. Und da gibt es fundamental verschiedene Ansätze innerhalb der israelischen Politik. Ganz banal, nicht? Nein, also da muss ich jetzt wirklich widersprechen. Einen Satz noch. Ja. Ich meine mit Ansätzen, zum Beispiel, sollen wir jetzt angreifen? Wenn wir angreifen, wird das Problem nicht erst recht virulent. Sollen wir nicht angreifen, sollen wir auf Sanktionen setzen? All das sind ganz verschiedene Ansätze. Und wie kann ich mit all dem gleichzeitig solidarisch sein? Ja, also das Beispiel Iran, das ist wirklich eine Ausnahme in der israelischen Gesellschaft. Es gibt diesen alten Kalauer, und der stimmt ja meistens auch, zwei Israelis, drei Meinungen. Ja, es gibt kaum so eine streitende Gesellschaft. Ja, und das ist ja was ausgesprochen Gutes, weil... völlig richtig, es wird über alles ständig verhandelt. Mhm. Und dass das so ist, hat wiederum was damit zu tun, dass selbst nur die kleinste Entscheidung, ob man jetzt irgendwie für Verkehrspolitik oder Bildungspolitik mehr Geld ausgibt oder überhaupt irgendwas für mehr Geld ausgibt, immer rückbezogen ist auf diese prinzipielle Frage, nämlich der Abwendung der Vernichtung. Ne? Es geht tatsächlich sehr schnell immer plötzlich um alles in Israel. Und das ist einer der Gründe dafür, warum im Parlament die Debatte in der Knesset in aller Regel halt etwas lebhafter ist als im österreichischen Nationalrat. Bei der Einschätzung der Gefahr, die vom iranischen Regime ausgeht, und auch bei der Einschätzung des iranischen Nuklearwaffenprogramms, haben wir wirklich eine Ausnahme. Sie werden keinen großen Unterschied feststellen zwischen einer Rede von Benjamin Netanyahu und dem ehemaligen Vorsitzenden der linksliberalen Meretz-Partei, Yossi Beilin, wenn es um die Einschätzung der iranischen Gefahr geht. Da haben Sie also plötzlich ein Thema, und eben nicht zufälligerweise, wo man sich von sehr weit rechts bis relativ weit links, sagen wir es mal so, ziemlich einig ist in Israel. Du hast recht, es gibt dann immer noch so, das sind keine Detailfragen, da geht es dann auch wieder um alles. Aber eine Einschätzung dieser Gefahr zumindest, ja, ist man sich weitgehend einig. Und übrigens selbst sogar in der Frage, wie man eigentlich sagen würde, dass man dagegen vorgeht. Der Streit geht vielmehr darum, kann man das, was man eigentlich als richtig erkennen würde, tatsächlich machen, ohne den engen Verbündeten USA zu verprellen? Ne? Aber okay. Okay, also ich weiß, dass du mehr über Israel weißt als ich, aber trotzdem noch eins. Es ist für mich trotzdem ein fundamentaler Unterschied, ob man sagt, Option Angriff, oder wenn Shimon Peres sagt, das habe ich, ich würde in den Iran reisen, die würden ihn natürlich nicht einreisen lassen. Ja, also ob man auf Sanktionen setzt oder auf Angriff und dann vielleicht durch diesen Angriff erst etwas heraufbeschwört, was Gefahr hin oder her vielleicht nicht passiert wäre, wenn man, ja, das sind ja alles Dinge, die entscheidend sind, ob ich die eine oder andere Position habe. Und da glaube ich, schon in der Einschätzung der Gefahr sind Sie sich einig, aber in der Therapie sozusagen, wie man dem entgegnet, muss es einfach verschiedene Sachen. Ja, selbstverständlich. Da gibt es eine heftige Diskussion, aber das ist richtig. Und darauf bezieht sich tatsächlich die Frage mit der Solidarität überhaupt nicht. Ja, diese Frage der Solidarität mit Israel bedeutet, dass es einfach keine Diskussion darüber geben darf, dass ein nuklear bewaffnetes iranisches Regime einfach nicht akzeptiert werden kann. Und dann ist die Frage, okay, wie kommt man zu diesem Ziel? Nur erfahrungsgemäß ist man sich in einem Raum mit fast 100 Leuten bereits über das Erstere, was ich gesagt habe, nicht einig. Und das ist das Problem, über das man dann eigentlich reden müsste, beziehungsweise, man ist gerade, wenn man in Österreich darüber redet, müssen wir immer darüber reden, das ist halt, ich habe es vorhin kurz angerissen in meinem Vortrag, gerade die österreichische Politik der letzten 34 Jahre gewesen ist, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass das iranische Regime offensichtlich kurz davor steht, sich jene technologischen Mittel zu beschaffen, die es halt überhaupt erst in die Lage versetzen würde, seine Vernichtungsfantasien und Drohungen gegen den jüdischen Staat zumindest in die Tat umsetzen zu können. Ja. Da gibt es jemanden, der sich schon von Anfang an meldet. Okay, ja, stimmt. Also der Herr da, stimmt, denn ich vergiss dann immer, wenn länger der Herr da mit dem braunen oder beigen T-Shirt da hinten. Ich bin gleich fertig. Also, okay. Wir haben eigentlich drei Punkte jetzt ganz zuletzt besprochen. Verfassung oder Nicht-Verfassung, Gewaltanwendung und deklarierte Ziele. Und bei dem Ganzen, diese drei Punkte gehen auf eines zurück, bei mir gedanklich, in dieser Verfassung, Nicht-Verfassung der Hamas, in der Hamas-Charta, ist Gewaltanwendung eine Verpflichtung, dass jeder Muslime jeden Juden töten muss. Da gibt es sogar noch diese kleine Geschichte drinnen. Der Baum, hinter dem sich ein Jude versteckt, wird sagen, hinter mir steht ein Jude, den musst du umbringen und so weiter. Das ist, weil vorhin da gesprochen worden ist, was geklärt werden müsste, damit es vielleicht zu einem Frieden oder sowas kommt, meine ich, einer der ersten Punkte wäre zweifelsohne, dass in dieser Hamas-Verfassung, also in der Hamas-Charta, dieser Passus auf jeden Fall gestrichen wird. Ansonsten, wenn mein Nachbar sagt, ich bin verpflichtet, dich umzubringen, dann kann ich ihm auch nicht die Türen aufmachen. Ich bin zwar auch dafür, dass das aus der Charta der Hamas gestrichen wird, aber um ernsthaft zu einem Schritt Richtung Frieden zu kommen, müsste die Hamas sich auflösen, beziehungsweise sie müsste abgeschafft werden. Also es reicht nicht, wenn man da irgendwie drei Sätze aus der Charta der Hamas streicht. Okay. Ja, also ich wollte sagen, also das ist eine historisch einmalige, unglaubliche Leistung, dass nach 2000 Jahren Diaspora die Juden endlich mal eine nationale Stätte für eigenes Land geschafft haben, ein junges Land, und dann ist nachvollziehbar, dass dieser Stolz, dieser Nationalismus da ist. Nichtsdestotrotz, also wenn man das auch historisch betrachtet und demografisch, muss man wissen, Ende des 19. Jahrhunderts, wie die ersten Siedler aus Russland gekommen sind und so in Palästina, waren ja 90% Palästina und dann 10% Juden und dann immer weiter. Und ich glaube schon, vielleicht ist es nicht der Knotenpunkt, aber dass die Siedlungspolitik schon eine Rolle spielt, wo sich auch die Meinungen natürlich sehr, sehr scheiden, in Israel selbst, nicht? Und also mir macht es eben Sorgen, dass es gerade oft, wie gesagt, man muss da ein bisschen punktuell schauen, in welche Momente die Regierung so oder so gehandelt haben. Es gibt natürlich linke Regierungen, die auch die Siedlungspolitik ganz anders behandeln würden. Und dass genau dieses eben international, auch durch die Medien auch, einen internationalen verstärkten, ich würde schon sagen, Anti-Judaismus hervorrufen. Und und das ist natürlich ein Problem oft, also je nachdem, wie eben das, jetzt einmal nur auf die Siedlungspolitik gedacht, wie das getrieben wird, inwieweit das die Solidarität der restlichen Welt mit den Palästinern oder die Antisolidarität mit Israel fördert oder nicht fördert. Ja. Und das ist in gewisser Weise, manchmal denke ich mir, dass wie die Regierung, die rechte Regierung in Israel handelt, in dieser Hinsicht, eben das verstärkt. Ja. Und ich als Halbjude mache mir wirklich auch Sorgen, dass das verstärkt wirkt dadurch. Und ich weiß auch, dass viele junge Juden, die in Israel geboren sind, ja, mittlerweile am liebsten in einem Staat leben würden, der nicht einmal jüdischer Staat Israel heißt. Ja. Weil das ist auch ein Problem, ja, in Israel, dass es noch eine Theokratie ist, ja, dass es, naja, ich meine, dass Jude auch nicht gedacht hat, Jude, der Joran Kanyuk ist, glaube ich, der Erste, der es geschafft hat, als Jude bezeichnet zu werden, ohne religiös zu sein, und dass alles gemischt wird. Und ich denke, in der ganzen Welt gibt es gewisse Schritte, also gewisse politische Schritte, die in Israel gesetzt werden, das ist Antijudaismus noch verstärkt. Ja? Jetzt sind wir aber gleich wieder bei dem gleichen Problem, was wir vorher schon hatten. Antisemiten ist es vollkommen egal, was Israel macht. Bleiben wir bei dem iranischen Beispiel. Zwei Punkte vorher. Ich weiß gar nicht, was Halbjuden sind. Das ist ein Begriff, den ich von den Nazis kenne. Ich weiß nicht, ob man den beibehalten sollte. Das Zweite ist, selbstverständlich ist Israel keine Theokratie. Und da kann man gar nicht ernsthaft was darauf antworten, ja, zu behaupten, das sei eine Theokratie. Aber lassen Sie mich das an einem iranischen Beispiel verdeutlichen, weil es da besonders klar wird. Ja. Das sind doch Leute, wenn die ihre ganz offenen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel aussprechen, kann man doch nicht irgendwie sagen, das hätte irgendwas mit der israelischen Siedlungspolitik zu tun. Diese Leute wollen keine Zwei-Staaten-Lösung, die wollen keinen Kompromiss und keinen Ausgleich und keine Annäherung im Nahen Osten. Diesen Leuten ist es vollkommen egal, ob Israel die Westbank besetzt hält oder ob sie nicht besetzt hält. Es ist ihnen vollkommen gleichgültig, ob israelische Soldaten im Gazastreifen stehen oder nicht stehen. Diese Leute werden, um es in den Worten von einem Vorwortschreiber dieser günstig zu erwerbenden Iranbücher zu sagen, diese Leute werden Israel auch dann noch hassen, wenn Israel sich auf den Strand von Tel Aviv zurückgezogen hat. Die werden also niemals und gar keinen wie auch immer gearteten jüdischen Staat im Nahen Osten akzeptieren. Das sagen sie in einer Deutlichkeit, dass da überhaupt kein Interpretationsspielraum ist. Der zweite Punkt. Von 1948 bis 1967 hat es eine üble anti-israelische Stimmung in sehr vielen Teilen dieser Welt gegeben. Woran lag die eigentlich? Weil bekanntlich war da das Westjordanland von Israel nicht besetzt. In Bezug auf die aktuellen Diskussionen, es gibt viele gute zionistische Gründe für einen Rückzug der israelischen Armee aus dem Westjordanland. Das Komische ist, dass in Deutschland und Österreich eigentlich immer nur darüber etwas zu hören ist und halt nicht über die ebenfalls existierenden sehr guten zionistischen Gründe, die gegen so einen Rückzug sprechen. Und über die wird gar nicht geredet und darum versuche ich dann immer über genau die zu reden. Ja? Also ich sage es nochmal, ja, es gibt eine Reihe gute zionistische Gründe, also überhaupt nicht anti-israelische, antisemitische oder irgendwas, sondern zionistische Gründe, warum man ernsthaft darüber nachdenkt und auch nachdenken sollte. Aber nochmal, es gibt eben haufenweise, die auch dagegen sprechen. Was wäre denn zum Beispiel, wenn das Ergebnis davon genau das gleiche wie im Gazastreifen wäre? Dass also die Hamas im Westjordanland sofort die Macht übernimmt, und das wäre ziemlich wahrscheinlich im Augenblick. Allerhöchstwahrscheinlich ist Abbas überhaupt nur an der Macht, weil die israelische Armee halt noch im Westjordanland steht. Und wenn also nach der Machtübernahme der Hamas oder von irgendwelchen anderen Terror-Rackets dieser Rückzug eben nicht Frieden, Ausgleich und Kompromiss bedeutet, sondern von palästinensischer Seite einfach nur benutzt würde, um ausgehend von einer viel besseren Basis den Krieg gegen Israel weiterzuführen und noch zu eskalieren. Was soll Israel dann eigentlich machen? Wieder einmarschieren in der Westbank? Also das machen, was jeder Staat machen würde, sich nämlich gegen einen permanenten Beschuss und Krieg zur Wehr zu setzen? Wenn das passiert, wird das sehr viel mehr Tote fordern auf beiden Seiten als die aktuelle, jetzige, sehr schlechte Situation. Dann gibt es noch ein paar andere sehr grundlegende Überlegungen. Jeder, der so einen Rückzug fordert, muss schon die Frage beantworten, warum es eigentlich alle vollkommen normal finden, dass keine Juden in der Westbank leben dürfen. Bekanntlich sind 20% der israelischen Staatsbürger im israelischen Kernland nicht jüdische Israelis, ja, die als formal komplett gleichberechtigte Staatsbürger in diesem Land leben. Ne? Es gibt 3 arabische Parteien in der Knesset und so weiter und so fort. Ja. Bei einem neu zu gründenden Staat Palästina finden das alle vollkommen okay, vollkommen normal, wenn der, und das wurde von palästinensischer Seite in unterschiedlichsten Formulierungen immer wieder gesagt, ja, natürlich nicht mit dem Begriff, den verwende ich jetzt absichtlich in polemischer Absicht, wenn der dann judenrein sein wird. Es interessiert auch niemanden, was eigentlich die Situation von Frauen und Homosexuellen in so einem neu zu gründenden Staat Palästina dann wäre. Und man muss sich halt in Österreich und Deutschland die Frage stellen, warum interessiert das eigentlich alles niemanden? Warum werden diese Fragen eigentlich gar nicht gestellt? Warum sagen Sie nicht, welche Österreicher mehr sind aufgerüstet haben? Wo haben Sie es angedeutet, aber Sie nennen keine Namen? Okay. Nachdem das immer nur so kurz geht mit den Antworten und ich weiß, dass das wahrscheinlich auch unbefriedigend ist für Sie, diese Antwort, verweise ich gleich noch mal, weil ich ja das Mikrofon habe und Sie mich, glaube ich, trotzdem hören. Ja, ich auf eine Zeitschrift, in der Sie da auch noch sehr viel nachlesen können, nämlich die Zeitschrift Sans Phrase. In der ersten Nummer dieser Zeitschrift habe ich einen... Entschuldigung, können Sie bitte den Saal verlassen, bevor Sie die ganze Versammlung hier stören? Können Sie bitte rausgehen? Darf ich Sie bitten, rauszugehen? Jetzt seien Sie ruhig, wir möchten hier noch weiter diskutieren. Ja? Ja, Sie stören die Diskussion. In der ersten Nummer von dieser Zeitschrift gibt es einen sehr ausführlichen Beitrag von mir, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Also wo ich quasi beide Seiten, ja, nämlich dass es sowohl gute zionistische Argumente gibt von Leuten, die also so einen Rückzug, wie auch immer der dann im Einzelnen aussieht, das ist ja auch noch die Frage, das durchaus stark machen, aber eben versuche vor allem diese anderen Punkte irgendwie mal ins Zentrum zu stellen und dann zu thematisieren, ja, und wo soll das entschieden werden? Das wird nun wirklich, das darf nicht in Österreich und Deutschland entschieden werden oder in irgendwelchen anderen Ländern. Das ist eine Diskussion, die muss die israelische Gesellschaft selber führen und das tut sie ja auch. Ja? Das Absurde ist nur, wenn irgendwie auf der ganzen Welt immer irgendwelche Nahostexperten aufpoppen und sagen, ja, die wüssten ganz genau, wie das irgendwie auszusehen hätte, und komischerweise besteht dieses ganz genau wissen, wie es auszusehen hätte, so gut wie immer darin, dass man halt die Souveränität des jüdischen Staates beschneidet. Und das halte ich für keine besonders gute Idee. Also ich würde gern etwas sagen zu dem, was du gesagt hast. Dann kommt die Dame und ich glaube, du wolltest auch noch. Ja, dann würde ich langsam zum Schluss kommen. Ich würde gern zwei, drei Punkte sagen. Das eine ist, das ist ganz banal, wir gehen immer davon aus, dass es für Probleme Lösungen geben muss. Und es gibt ja auch dieses Stichwort, gerade in der Psychotherapie, lösungsorientiert. Ich glaube, dass dieses lösungsorientierte Denken oft das Problem ist. Weil, was ist, wenn es keine Lösung gibt? Oder was ist, wenn unsere Auffassung des Problems, des Problems das Problem ist? Ja? Also dieses davon auszugehen, dass es eine harmonische Lösung gibt oder in absehbarer Zeit gibt, ich weiß nicht, was in 100 Jahren sein wird, das ist schon einmal zu hinterfragen. Jetzt der zweite Punkt, dass, sagen wir mal so Hausnummer, 90% aller sogenannten Israel-Kritiker oder Kritiker bestimmter Maßnahmen der jeweiligen israelischen Regierungen, um das korrekt zu sagen, Antisemiten sind, ja, ist das eine. Ja, das ist sozusagen, es ist vielleicht ein sehr blöder Vergleich, aber der fällt mir ein und schauen wir, wo uns der hinführt. Sehr viele sogenannte Islamkritiker sind rechtsgerichtete oder Rechtsradikale. Okay, und wenn jemand den Mund aufmacht und auf den Islam schimpft, ist er vielleicht oft rechtsradikal. Das heißt aber nicht, dass das Kritisieren bestimmter Erscheinungen des Islams an und für sich, um es erkenntnistheoretisch anzuschauen, an und für sich irgendwas mit rechts zu tun hat. Und so, das finde ich schon wichtig, das zu betonen, dass, weil sehr, sehr, sehr viele, 99%, 99,9% aller, die all diese Dinge sagen, die du jetzt angesprochen hast, Antisemiten sind, heißt es nicht, dass es jenseits davon nicht einfach ein reales Israel gibt, und in diesem historischen Moment ist Israel eine Besatzungsmacht, und diese Besatzungsmacht kann viel besser oder viel schlechter sein als alle Vergleichbaren. Es ist die Struktur, eine Besatzungsmacht zu sein, Menschen gegen ihren Willen zu besetzen, ist schon mal Unrecht. Ich glaube, da können wir uns nicht einig sein. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Antisemit sagt oder nicht. Das ist schon einmal etwas, was nicht okay ist. Ich sag mal, vehement widersprechen, okay. Und das würdest du, glaube ich, sogar selber, wenn du es zu Ende denkst, weil, also du hast wirklich gerade gesagt, dass per se Besatzungsmacht was Schlechtes ist. Ja, was problematisches ist, ich weiß, Nazi-Deutschland wurde auch besetzt. Ich wollte gerade sagen, also wir reden in Österreich darüber. Aber die sind, also, aber das war natürlich auch... Wenn es was Gutes, Richtiges und Zivilisatorisches gab, dann war es die Besatzung, die hat wahrscheinlich eher viel zu früh geendet. Also, aber und mir fallen noch eine Reihe von anderen Beispielen ein, wo der Besatzung natürlich einen zivilisatorischen Fortschritt bedeutet. Und meinst du, dass es konkret so ist jetzt? Nein, darum geht es mir gar nicht. Okay, mir geht es irgendwie so prinzipielle Irr. Aber trotzdem, auch in Bezug auf den Nahen Osten muss man halt immer schon darüber reden, warum gibt es denn diese Besatzung überhaupt? Wie ist sie zustande gekommen? Was ist das der historische Hintergrund? Und warum wird sie aufrechterhalten? Ja. Mal abgesehen davon, wenn wir jetzt schon über die Besatzung reden, muss ich da dann doch korrekter sein. Es gibt sehr gute Gründe, warum die israelische Regierung zu Recht nicht von besetzten Gebieten redet in offiziellen Dokumenten, sondern von umstrittenen Gebieten. Ja? Es gab vor 1967 keinen Staat Palästina, in dem irgendwie Israel aus Lust an der Laune einmarschiert wäre und gesagt hätte, wir besetzen das jetzt. Ja. Das Westjordanland hat zu Jordanien gehört, Gazastreifen hat zu Ägypten gehört. Beide haben schon lange ihre Ansprüche darauf aufgegeben. Ja. Also im Gegenteil, die Gott behüte, wollen die das irgendwie zurückhaben, auf gar keinen Fall. Ne. Und deswegen sind das im streng völkerrechtlichen Sinne, oder völkerrechtlich ist ein fürchterliches deutsches Wort, im Sinne des internationalen Rechts, sind das umstrittene Territorien. Okay. Ja? Okay. Nichtsdestotrotz ist die Realität der in diesen Gebieten lebenden Palästinenser die Realität einer Besatzungssituation. Absolut. Das sind Menschen, ganz kurz noch. Nein, das ist wirklich wichtig. Warum ist das umstrittenes Land? Ja, warum ist das umstrittenes Land, wenn es UNO-Deklarationen gibt, die das eindeutig so definieren? Wie definiert? Die Staatsgrenzen Israels sind einfach rechtlich festgelegt, oder ist es nicht Die sind eben nicht festgelegt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist Teil der Verfassung. Na, ja. Das ist nach wie vor umstritten und Israel sagt das auch immer wieder, unsere endgültigen Grenzen sind nicht festgelegt. Ja? Und das ist auch so. Ja? Das ist im Rahmen eines irgendwann mal hoffentlich irgendwie stattfindenden ernsthaften Friedensabkommens sowohl mit den palästinensischen Nachbarn als auch den arabischen Staaten, was erstmal voraussetzen würde, dass diese arabischen Staaten alle Israel anerkennen als einen jüdischen Staat, und da sind wir meilenweit von entfernt, dann könnte es irgendwann zu einem internationalen Abkommen kommen, wo beide Seiten halt sagen, gut, das sind die anerkannten Grenzen des Staates Israel. Da sind wir meilenweit heute. Heißt das, dass alle UN-Deklarationen bezüglich der Staatsgründung Israels einfach nur begrenzte Dauer gehabt haben? Oder? Da sind doch nicht die endgültigen Staaten der Grenzen des Staates Israel festgelegt worden. Sowohl der UN-Teilungsplan als auch all die ganzen anderen Beschlüsse, das ist ja noch von vollkommen anderen Territorien die Rede. Also, kurz noch, setz mal kurz noch die Binnen. Sie wollen jetzt aber wahrscheinlich auch nicht irgendwie, dass die zukünftigen Grenzen des Staates Israel jene sind vom UN-Teilungsplan. Also dann brauchen wir das für ja auch irgendwie absurd, dann darüber zu diskutieren, weil dann gibt es quasi kein Israel mehr. Nein, es redet nur vom rechtlichen Vakuum. Wahnsinn. Okay, darf ich noch? Ich würde gerne noch die ganz kurz die Binnendiskussion fortführen, unabhängig von den jeweiligen UN-Resolutionen. Das sind also in Westjordanland, das sind Menschen, die gegen ihren Willen unter israelischer Herrschaft, nehmen wir das Wort, leben. Ich glaube, das kann man doch nicht. Ja, aber die Mehrheit schon, ich glaube, das würde es doch nicht. Genau, und das meinte ich vorhin. Und auch wenn es Nazi-Deutschland wäre, und wenn das lauter Nazis wären, die unter einer Herrschaft leben, die sie nicht haben wollen, ist das problematisch. Nein, überhaupt nicht. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Und du meinst, es ist nicht problematisch. Entschuldigung, wieso ist es nicht problematisch, wenn Menschen gegen ihren Willen? Nein, aber ich meine sogar. Es ist mir auch egal, was die Nazis für einen Willen haben. Nein, Nazi-Deutschland besteht, wenn Nazi-Deutschland jahrzehntelang besetzt ist und die Leute wollen das nicht, ist das problematisch. Das wird solange die Nazis bleiben, ist das richtig, das weiter besetzt zu halten. Okay, und Sie. Sind die Palästinenser im Westjordanland? Nein, natürlich nicht. Oder sind Sie zu Recht? Also um einige. Okay. Aber, okay, gut. Du wolltest noch. Was Sie tun, es geht darum, die Leute zu entmündigen, weil die österreichische Geschichte ist nichts anderes. Ein gewisser Herr Stumpfohl hat berichtet, dass die Österreicher das Netz haben. Ja, es war nicht. Die österreichische Geschichte ist nichts anderes. Eine Runde. Es gibt noch eine. Landwirtschaft, Forstbau und Handwerk. Die Leute sollen 18 Mal verblödet, dass solche Diskussionen werden, damit sie nicht lernen, ihre eigenen Probleme zu lösen. Damit sie weiter zu dem scheiß Killer gehen und irgendein Gift oder irgendwas nehmen und irgendwelche Kiste dazu gewischt werden. Die Stimme des Volkes. Und später dann vom Petrol, das hört ihr mal als ein Abschluss. Okay. Können Sie jetzt schweigen? Na, ich gebe es auf. Also Sie schaffen. Okay, es war irgendeine Dame, ich glaube, die ist schon weggegangen, ne? Oder eine Wortmeldung war noch. Also eine letzte Wortmeldung noch, bitte. Ja, Sie sind jetzt. Ja, ich habe jetzt mehrmals ein Stichwort von euch erhalten. Meine Beobachtung aus den Medien und aus meinem Bekanntenkreis ist auch die, dass die Israel-Obsession, und man muss wirklich unterscheiden zwischen Israel-Obsession und Israel-Kritik oder wie Sie sie nennen, Kritik an den einzelnen Maßnahmen. Und ich glaube, unser Thema war heute die Israel-Obsession. Und das ist das viel bezeichnendere Phänomen. Ja? Aber eine Ursache der Israel-Obsession in den Medien und auch in meinem Bekanntenkreis und bei einigen Verwandten auch, die nicht unbedingt übrigens aus den Nazi-Nachfolgestaaten sind nur, ist das Ressentiment gegen die USA. Immer dann, wenn eine Berichterstattung ist, die sich gegen die USA richtet, wird immer Israel mitgedacht und umgekehrt. Und ich glaube, das ist heute nicht so gut zum Ausdruck gekommen. Ist gar nicht zur Sprache gekommen. Also es ist nur meine Beobachtung. Ja. Vielen Dank. Und die nämlich, also viele Verwandte von mir, ja, Bekannte, sind nicht unbedingt Antisemiten. Mhm. Sie sind aber stramme Amerika-Hasser, ja, aus einem Amerika-Ressentiment, jahrzehntelang. Ja? Und da denken sie immer Israel mit. Komischerweise, da wird Israel immer mitgedacht. Der Stefan könnte viel mehr darüber sagen, dass das strukturell verwandt ist. Aber das wäre vielleicht eine nächste Diskussion, warum uns Amerika erregt. Ich würde heute schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und bis zum nächsten Mal, vielleicht über Amerika.